Es gibt nicht wenige Stimmen, die sagen, das ist eine Fabel auf das McCarthy-Amerika. Und ich finde den Film nochmal 100% besser deswegen. Herzlich willkommen, liebes Publikum, zu einer neuen Episode vom Muss-man-sehen-Podcast. Yeah. Wo wir, also Johannes und ja. ich, uns gegenseitig Filme an den Kopf werfen. Frei nach dem Motto, Alter, den musst du gesehen haben. Schön, dass du nochmal zusammenfasst, was wir hier so machen. Ja, ganz wichtig. Wir müssen ja alle paar Episoden. Für alle neue ZuhörerInnen. Genau. Damit die reinkommen können. Und während unserer Gespräche über diese Filme, die im besten Fall den Horizont des anderen erweitern, im besten Fall auch euren Horizont erweitern, finden wir heraus, ob es sich dabei um einen Muss-man-sehen-Film handelt oder irgendwas anderes wie einen Kann-man-sehen-Film oder sollte man lieber vergessen Film. Genau. Und ja, wir haben einen unterschiedlichen Filmgeschmack, deswegen wir öfter mal aneinander geraten. Ich bin gespannt, was es diesen Film betrifft. Dieser Film diese Woche kommt von Plor. Von mir. Und ich habe eigentlich in die Zeit reingegriffen, in der du sonst immer recht bewandert bist. Ja. Nämlich die goldene Hollywood-Zeit. Das Problem ist, du hast in ein Genre reingegriffen, in dem ich nicht bewandert bin. Und das sei dazu gesagt, ein Genre, in dem ich auch nicht bewandert bin. Mm. Aber wir haben Anfang Februar jetzt, Ende Januar. Wir nehmen immer ein bisschen voraus auf. Mm. Also, wenn ihr das hört, dürfte es so Anfang Februar sein. Und es ist mal wieder Zeit für unsere alljährliche Western-Episode. Alljährliche Western-Episode. Ja. Wir hatten Duckyusucker. Was hatten wir denn noch eigentlich? Letztes Jahr war es Mein Name ist Nobody. Stimmt. Und über den haben wir auch im Frühjahr geredet. Also wir sind beide keine Western-Guys. Ja. Und wir mögen das Genre eigentlich nicht so und doch haben wir immer mal wieder was dazwischen. Ne? Also entweder von HörerInnen empfohlen. Ja, genau. Kleine Randnotiz, wenn ihr uns Filme empfehlen wollt, macht das sehr gerne. Wir sehr freuen gerne. Uns über jeden Filmvorschlag. Mhm. Genau, sowas wie Duckyusucker oder Mein Name ist Nobody. Aber du hast zum Beispiel auch Hateful Eight mal reingeworfen. Das war, glaube ich, vorletztes Jahr. Ja, auch ein Western, bloß eben nur im Schnee. Schnee, Schnee, Schnee und noch mehr Schnee. Also wir stolpern immer mal wieder über Western und jetzt stolpern wir über einen Western, den ich sehr bewusst ausgesucht habe, weil er tatsächlich einer meiner liebsten Filme des Genres ist und das konnte ich auch, diesen Eindruck, den ich sehr lange hatte, ich habe den Film schon länger nicht gesehen, konnte ich jetzt auch beim erneuten Rewatch wieder bestätigen. Es geht um High Noon aus dem Jahre 1952 und ich würde einfach mal kurz erzählen, worum es geht. Erzähl mal. High Noon. 12 Uhr mittags. Genau um diese Zeit soll der gerade aus dem Gefängnis entlassene Verbrecher und Revolverheld Frank Miller mit dem Zug im kleinen Städtchen Hateley Will ankommen. Das bedeutet vor allem Ärger für Will Kane, der gerade sein Sheriffamt aufgegeben und die Quäkerin Amy Fowler geheiratet hat. Denn Miller hat mit dem Mann, der ihn damals ins Gefängnis brachte, noch eine Rechnung offen. Zuerst steht der Plan des jungen Brautpaares, so schnell es geht, aus der Stadt zu fliehen. Vielleicht ist es ein Aufkeimen von Heldenmut, vielleicht ein Anflug von Pflichtgefühl, vielleicht auch pure Verzweiflung im Wissen darüber, dass Miller ihn bis ans Ende der Welt jagen wird. Kane beschließt jedenfalls zu bleiben und versucht in der letzten Stunde vor Mittag, ehemalige Freunde und Kollegen zu überreden, sich mit ihm zusammen dem Bandito und dessen Gang zu stellen. Und von da an geht es abwärts. Die Einwohner des Städtchens lassen sich verleugnen, wollen Kane loswerden oder begegnen ihm teilweise sogar offen feindselig. Und am Ende sieht sich der einsame Cowboy der Verbrecherbande alleine gegenüber. High Noon aus dem Jahre 1952. Ein beinahe in Echtzeit erzählter Western. Zumindest auf dem Papier ein Abgesang auf den klassischen Westernhelden. Und doch hat John Wayne seinerzeit den Film als unamerikanisch bezeichnet. Und für manche ist der retrospektiv gar der erste echte Anti-Western, inklusive progressivem Gesellschaftsbild. Also, was haben wir hier? Eine große Heldengeschichte? Oder doch unter all dem Prunk eine Fabel des Scheiterns? Und damit zu dir, Johannes. Willst du jetzt wissen, was wir haben? Ob wir einen Helden vor uns haben oder einen Idioten? Haben wir einen Helden, einen Idioten, einen scheiternden Menschen, einen gewinnenden Menschen? Also ich denke schon recht lange in den Film hinein, was für ein Idiot, der muss da einfach nur abhauen. Ich meine, ja, okay, er sagt, die werden ihm immer folgen, wo er dann den Tod finden wird. Aber das ist doch völliger Quatsch eigentlich. Natürlich funktioniert es innerhalb dieses Filmuniversums, aber eigentlich, du kannst abhauen und die werden dich nicht überall finden. Nicht in dieser Zeit. dieser Epoche, weißt du, im Wilden Westen, wo du wirklich wahnsinnig viel freies Feld hast und die Kommunikation unter den Städten eher schlecht ist. Also es ist eigentlich nicht die Zeit dafür, dass man eigentlich nicht abhauen könnte. Naja, es ist natürlich ein Trope, also dass diese ja. die Gangster jagen dich bis ans Ende der Welt. Aber wir reden hier ja auch nicht vom Ende der Welt, wir reden hier ja wirklich von einem klar abgegrenzten Territorium, ne? Und offensichtlich haben Kane und seine Frau wollen einen Laden aufmachen und da gibt es anscheinend schon einen Ort dafür. Okay. Und so groß ist der Wilde Westen dann doch nicht. Also es ist, wir haben... Aber du musst ja nicht im Wilden Westen bleiben. Aber gut, dann ist das ganz anderes. Dann bist du in der Stadt und verarmst. Bist du an die Ostküste ziehen. Ja, oder... Vom Auto überfahren werden. Zurück zu Mama nach England. Also ich kann verstehen, dass man das kritisch sehen kann, ob das tatsächlich so ist oder ob es vor allem Western-Mythos ist. Ja. Aber und ich glaube, es hat durchaus seinen realistischen Boden. Mhm. Weil, also wir haben ja offensichtlich den Gangster, der seine Leute zusammengetrommelt hat und extra in diese Stadt fährt. Ja, und es ist ganz klar, er hat hier die Leute, mit denen will er sich anlegen. Das ist die, an denen er sich rächen will. Und ein richtiger Anti-Western wäre es erst gewesen, wenn die drei dann gesagt hätten, nö, wir wollen hier nur Eis kaufen. Wir wollten doch gar nichts, wir wollten nur Hallo sagen. Ich wollte mich bedanken, dass du mich zu einem besseren Menschen gemacht hast. Aber in diesem Mythos gibt es auf jeden Fall dieses Verzweiflungsmoment. Es gibt diesen Gedanken, okay, er wird mich jagen. Und wenn ich jetzt abhaue, dann bin ich mit meiner Frau, dann hat sie wahrscheinlich ein Kind, weil wenn wir heiraten, dann kriegt sie innerhalb von 2 Monaten wird sie schwanger sein. Natürlich, Filmlogik. Absolut. Dann sind die auch gefährdet. Also es gibt auf jeden Fall dieses Momentum der Verzweiflung. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, wie man diesen Film liest, was man in das Verhalten von Kane reinliest. Ja. Ich glaube, dass man, nachdem man so ein bisschen losgeworden ist während des Films, wenn man mit jemandem zusammen guckt und dem die ganze Zeit sagt, um Gottes Willen, warum haut der nicht einfach ab? Nachdem man das losgelassen hat, und das müssen wir, glaube ich, für den Podcast auch machen, das einmal loswerden, einmal sagen, okay, um diesen Film wirklich sehen zu können, in seiner Gänze ist es, glaube ich, wichtig, dass man einmal annimmt, dass das wirklich seine einzige Option ist. Ja. Naja, die zweite Möglichkeit ist halt zu sagen, okay, es geht gar nicht darum, dass er seinen Arsch retten will und es geht auch in diesem Duell nicht darum, dass er seinen Arsch retten will. Und das ist ja so diese konservative Interpretation, sondern es geht darum, dass wir hier einen ganz klassischen Helden vor uns haben, ja, der sagt, ey shit, ich habe diese Stadt vor dem bösen Banditen Miller befreit und jetzt muss ich dafür sorgen, dass die weiter sicher bleibt. Ich muss hier bleiben, ich muss mich dem Kampf stellen, weil es geht darum, das zu machen, was nicht nur was von mir erwartet wird, sondern was ich auch von mir selbst erwarte. Also der klassische, moralisch überlegene Cowboy. Ja. Ich finde, dass dieser Film das wahnsinnig gut macht, auf dieser Messerschneide zu balancieren, dass ich nämlich mich nicht am Anfang entscheiden muss für diese eine Variante, ob er jetzt der große Held ist oder aber einfach nur aus Verteidigung und Verzweiflungstat das Ganze macht, sondern der Film kann mir das immer mal wieder neu aufs Tableau schaffen. Ich finde, das kann man immer wieder in jeder neuen Szene, in der er versucht, Leute zu überreden, ihm zu helfen, neu überlegen. Und es gibt dann Szenen, die eher für das eine sprechen und Szenen, die für das andere sprechen. Und das finde ich sehr spannend. Und da kommt eine Ambivalenz rein, die ich in einem Western nicht zugetraut hätte. Es ist halt die spannende Frage, also neben der anderen spannenden Frage, warum heiratete er eine Neurobiologin aus einer Nerd-Serie? Amy Fowler. Ja, Amy heißt sie, oder? Ja, sie heißt Amy Fowler. Amy Fowler. Ja, ja. Big Bang Theory. Aber die großartigste Figur in dieser Serie, die ich gar nicht so geil finde. Ja, genau. Gespielt von Mayim Bialik, die ich jetzt garantiert auch falsch ausgesprochen habe, die eine großartige Schauspielerin ist. Ja, ich finde, es spricht für die Macher dieser Serie, dass sie sich hier bedienen, um diesen Namen zu finden. Ich finde es super süß. Genau, die wichtige Frage ist, wie viel Held ist er? Ja. Und wie viel verzweifelter nah ist er? Ja. Lass uns das während der Episode mal rausfinden. Ja. Ich glaube, wir sollten das jetzt nicht beantworten, sondern nach und nach einfach da Pros und Cons finden. Und es ist natürlich ganz viel hängt es damit zusammen, wie er mit den anderen Figuren interagiert, wie er mit seiner Frau interagiert. Mhm. Wenn er nämlich mit Amy interagiert und sagt, ich muss bleiben, dann schwenkt er so ein bisschen vom Verzweifelten nah zum Helden. Ja, genau. Aber das vielleicht auch für sie, weiß ich nicht genau. Ja. Ich glaube aber die ganze Zeit, er ist so ein bisschen, bleibt bei diesem Helden-Trope stecken, wenn er mit ihr redet, weil er ihr nicht genug Informationen gibt. Weil er auf der Kutsche mit ihr da wegreitet, um dann stehen zu bleiben um ihr nichts zu erzählen. Nichts. Außer zu sagen, wir müssen zurück in verschiedenen Varianten. Und sie immer wieder fragt, ja, dann erzähl doch warum. Warum sagst du mir denn nichts? Und er hat dann irgendwie 10 Minuten Zeit auf der Rückfahrt, die wir nicht sehen, um ihr zu erklären, warum. Aber nein. Er sitzt nur schweigend neben ihr. Und das Geile ist, er ist dieser typische stoische Cowboy in diesem Moment. Ja. Und behaltet euch das, weil ich glaube, es wird ganz krass aufgebrochen. Ich glaube, die Figur ist nicht der stoische Cowboy. Aber in dem Moment ist er es. Und man kann sich vorstellen, wie ihre Ehe aussieht. Heirate bitte nicht so einen coolen Sheriff-Typen. Er wird nicht mit dir reden. Nein. Ihr werdet die ganze Zeit nebeneinander sitzen. Es werden nicht Dinge passieren. Ja. Du wirst nicht wissen, was passiert. Und warum und wohin das Ganze führt und so. Um Gottes Willen. Schatz, hast du den Müll rausgebracht? Schritte hinein. Schatz, hast du den Müll rausgebracht? Ein nachdenklicher Blick, ein mutiger Blick und die Schritte gehen weg. Schatz, was ist mit dem scheiß Müll? Und dann aus dem Hintergrund, ein Mann tut, was er tun muss. Genau. Irgendetwas Nichtsagendes, kryptisches Allgemeines. Ja, und Amy muss selbst diese Nachforschung dann anstellen. Ne? Ja. Amy entscheidet sich dann auch zurückzureiten, vor allem. Mhm. Ja, warum? Warum reitet sie zurück? Also sie reitet zurück, vor allem, weil da die komischen Typen am Bahnhof stehen. Ja. Aber offensichtlich gehört dann ja doch noch mehr dazu. Also sie hat sich nicht umentschieden, aber sie will Sie will Präsenz zeigen, damit er eine Möglichkeit hat, dann doch nochmal zurückzukommen. Das sagt sie ja auch in der Szene, bei der er wieder auf sie trifft. Ja. Und sie dann denkt, oh, er ist zurückgekommen, wie ich das so hier schön präsentiert habe. Du kannst hier, wo ich nächtige in diesem Hotel oder was auch immer, oder warte auf den Zug. Sie nächtigt ja nicht, ist ja der gleiche Tag. Aber sie präsentiert sich nochmal und sagt, du hast hier die Option, zurückzukommen und zu sagen, du hast recht, liebe Frau, wir fahren zusammen weg. Na, sie glaubt ja sogar, dass er diese Entscheidung getroffen hat. Ja. Das ist ja dieser wirklich awkward Moment, wo sie sich gegenüberstehen und beide so, du hast dich umentschieden. Was ich sehr schön finde. Ein guter Moment. Aber dann ist sie ja tatsächlich gezwungen, diese Recherchen anzustellen. Ja. Sie unterhält sich mit Menschen und versucht herauszufinden, was ist der Beef, den Kane mit diesem Miller hat. Ja. Was haben die beiden miteinander zu tun? Und frankly, wir erfahren relativ wenig drüber, ne? Ja, sehr wenig. Sie ist so ein bisschen Stand-in für Zuschauer, weil wir ja auch die ganze Zeit fragen, was ist da jetzt eigentlich, was soll das? Und wir erfahren es halt über ihre Recherchen. Aber auch halt nur so halb. Ne? Auch nur so halb und vor allem auch viel Kryptisches über die Mexikanerin, die da noch wohnt. Ja, die Helen Ramirez, die tatsächlich von einer Mexikanerin gespielt wird. What the fuck, ist ja unglaublich. Kein Blackface-Ding gemacht wie oder wie auch immer man das nennt bei Mexikanern. Und das war damals ein Common Trope. Ne? Wenn damals im Western-Film, egal ob im Pulp-Western, der noch ein bisschen älter war, oder in dem neuen großen epischen Western in der goldenen Ära, wenn Mexikaner oder Natives vorgekommen sind, die wurden von weißen Schauspielern gespielt, die sich im besten Fall im Sonnenstudio gelegt haben, im schlimmsten Fall Farbe ins Gesicht geklatscht haben. Es gibt Marlon Brando im Brownface zu sehen in der Zeit. Es ist nicht geil. Es ist überhaupt nicht geil. Und hier haben wir aber Helen wird von einer echten Mexikanerin gespielt. Ja. Und die das auch wirklich hervorragend macht und die es ganz toll macht und die auch die erste Mexikanerin war, die einen Academy Award bekommen oder war sie nominiert, weiß ich nicht. Nicht für diesen Film, aber später. Ja. Und aber auch von ihr erfahren wir, also wir kriegen immer so ein bisschen Happen zugeworfen. Mhm. Und ich glaube, bei der Frage, was ist passiert, ist es letzten Endes, es sind Trivialitäten, ne? Es ist ein Gangster, der hat irgendwelchen Scheiß gemacht, der wurde festgenommen vom Sheriff, der wurde vom Richter verurteilt. Ja. Den Richter sehen wir ja auch, der packt alles ein, der will nicht bleiben. Und ist ins Gefängnis gekommen und es gab einfach noch zusätzlich diesen Sideplot, diesen sehr pikanten, dass der Sheriff anscheinend was mit der Frau hatte, mit der Gangster vorher was hatte. Ja. Die Mexikanerin und die Besitzerin eines kleinen Ladens dort und offensichtlich eine Geschäftsfrau. Ja, eine gute Geschäftsfrau. Das sehen wir einmal, als dieser Typ reinkommt, dem sie ihr Zeug verkauft. Ja. Weil sie abreisen will, weil sie auch glaubt, diese Stadt ist verloren, wenn hier keiner diesen Typen unterstützt und wenn der stirbt, dann ist diese Stadt im Arsch. Und dann bin ich schon mal weg vorsorglich. Und die schafft das auch raus. Also die fährt einfach weg und wir denken uns, yo, go girl, such dir was anderes. Ja. Besser als dieses scheiß Kaffee. Sie ist tatsächlich die kommt. Ne? Ja, sie ist ja, die ja. Figur, die am ehesten und so wie sie uns präsentiert wird, scheint sie auch eine zu sein, die absolut in der Lage ist, die Gelegenheit am Schopf zu packen und das zu machen, was sie machen will. Und sie wird als Randfigur, als Außenseiterin erzählt, als gesellschaftliche Außenseiterin, weil alle begegnen ihr mit so einer gewissen Skepsis. Ja, das stimmt. Unter anderem auch, weil sie offensichtlich nicht viel von Monogamie hält, sondern einfach, weil sie Freunde wechselt, weil die Beziehungen wechselt. Sie hat nämlich, sie ist jetzt zusammen mit einem Hilfs-Sheriff, der gerne Sheriff wäre. Der gerne Sheriff wäre. Oder Marshall, wie sie. Und, aber sie, genau, sie lebt eigentlich das Leben einer modernen Frau, und dem wird sehr viel mit Skepsis begegnen. Ja. Wie sehr begegnet der Film dem mit Skepsis? Oder wie viel Urteil steckt in dem Film in ihrer Darstellung? Ich habe den Eindruck, da steckt null Urteil drin. Das ist krass, ne? Das habe ich ja nicht auch. Total beeindruckend. Weil es ja wirklich, wir reden von 1952. Die Filme sahen anders aus. Ja. Sie wird nicht als Heldin präsentiert, sondern sie wird als unglaublich bodenständige Frau präsentiert, die weiß, was zu tun ist und die tatsächlich auch das absolut Vernünftige macht. Das ist der Typ, mit dem sie zusammen war, den sie irgendwann verlassen hat, der mit Sicherheit nicht glücklich drüber war. Und sie hat keinen Bock dazu bleiben, wenn der jetzt in die Stadt einfällt und die Stadt wieder nach seinem Willen formt. Sie macht genau das, was dem Marshall nahegelegt wird, was er machen soll. Ne? Sie packt ihre 7 Sachen, verkauft das, was sie nicht mitnehmen kann und haut ab und findet woanders ihr Glück. Ja. Und das Krasse ist ja, wir sehen, es gibt diese Begegnung von ihr mit Miller ganz am Schluss. Wenn sie in den Zug steigt, Miller sieht sie und es gibt auch diesen Blickwechsel. Und es mag so wirklich so ein Detail sein am Rand, das vielleicht gar nicht so wichtig ist für die Geschichte, aber in diesem Blickwechsel sehen wir, sie persönlich hat offensichtlich auch nichts von Miller zu befürchten. Der zieht nicht die Waffe und rennt auf sie zu. Der reißt sie nicht aus dem Zug raus. Nee. Das ist ein Kapitel, was für ihn abgeschlossen ist. Sie hat nicht persönlich was zu befürchten, sondern sie weiß, was mit dem Dorf passiert, wenn Miller wieder das Sagen hat. Wobei sie natürlich auch nicht weiß, wie abgeschlossen es für diesen Gangster ist. Der ist sicherlich recht unberechenbar. Ja. Aber dass er es am Ende nicht drauf anlegt und dass er ihr nicht in den Zug folgt und so weiter, sagt schon einiges. Ja, und es ist halt, also ich habe die ganze Zeit nicht das Gefühl, dass sie von Angst getrieben ist. Es ist mehr dahinter. Es ist was anderes dahinter auch. Absolut, ja. Und wir haben ja auch das Gefühl, und dass wenn wir die Menschen in diesem Dorf kennenlernen, haben wir auch so ein bisschen eine Ahnung, warum das so ist, dass sie auch mit dem Dorf abgeschlossen hat und dass sie halt auch einfach clever genug ist zu wissen, okay, auf die Leute kannst du dich nicht verlassen. Ja, genau. Wenn jetzt die Scheiße am Dampfen ist, dann werden die keinen Finger dafür krumm machen und dann mache ich auch das, was am logischsten ist, hau einfach ab, bevor hier alles vor die Hunde geht. Ja, und was ich eben noch wichtig finde, fast noch wichtiger als ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit ist, dass sie ihre sexuelle Unabhängigkeit so stark verteidigt. Ja. Ne? Also dieser Typ, der gerade noch Hilfs-Sheriff war und sich jetzt gerade von dem Job losgesagt hat, weil er eben nicht Marshall werden darf, der drängt ja sehr stark auf sie ein. Ja, Harvey Pell, gespielt von einem sehr jungen Lloyd Bridges. Ja. Der gut aussieht. Hallo Lloyd. Also ich kenne Lloyd Bridges ja vor allem als Figur aus diesen albernen Spoof-Filmen, ne? Aus den 80er Jahren bei den Zecca Abrams-Filmen hat er eine Zeit lang sehr viel gespielt. Der hat unter anderem bei Hotshots den Präsidenten gespielt. Und ja. Dann die Reisen in einem verrückten Flugzeug, da hat er auch mitgespielt. Der war für mich immer Comedy-Schauspieler. Stimmt, ja. Aber hier gar nicht, also keine Spur von Comedy. Wirklich ernsthafter Western-Schauspieler einfach. Sehr, sehr gut. Wir kommen gleich noch zu Harvey Pell, auf Harvey Pell zu sprechen, weil er gehört zu den wirklich, es gibt viele spannende Figuren in diesem Film, die sehr, sehr, sehr ambivalente Charaktere haben. Ja, ja. Aber bleiben wir noch ganz kurz bei den beiden Frauen, weil es gibt dann ja auch diesen Moment, wo Amy mit Helen redet. Weil sie herausfinden will, was los war und die auch so ein paar Fragen stellt und ich habe irgendwie mitgekriegt, offensichtlich hattest du was mit meinem Mann oder was ist denn da los? Bleibt der wegen dir? Möchtest du Tee, Plor? Tee? Hier wird Whisky getrunken. Du darfst sehr gerne weiter. Ich mache dir einen Tee mit Schuss. Danke. Mit Spucke vielleicht einfach. Das ist in der richtigen ordentlichen Bar ist das doch so. Das ist auch so ein Cowboy-Klischee, dieses so mit Kautabak und dann diese braune, siffige Spucke. Ja, perfekt. So. Es gibt diesen Moment, wo die beiden Frauen sich unterhalten und der Film ganz knapp am dran vorbeischrammt, tatsächlich den Bechdel-Test zu bestehen. Den Bechdel-Test zu bestehen. Wirklich, er schrammt knapp vorbei, weil sie unterhalten sich dann halt doch über Männer. Ja. Aber es schwingt immer auch so ein bisschen das weibliche Thema mit, ne? Weil total. In diesem Gespräch sagt halt Helen auch, wie es ist, wie sie sich durchschlagen musste. Aber das ist krass, weil man wirklich, das, was du gerade sagst mit dem Bechdel-Test, dass man wirklich davor sitzt und so erwartet und sagt, oh mein Gott, erfüllt jetzt gleich dieser Film aus im Jahre 1952 Bechdel-Test? Das kann doch nicht sein. Und dann schafft das halt wirklich nicht und ganz. Schwenkt, und er hat so viele Gelegenheiten. Ja. Und er schwenkt dann immer wieder auf die andere Seite. Und dann sagt Amy, warum sie geht, warum sie keine Waffe in die Hand nehmen will, weil sie nämlich Quäkerin ist und weil sie zwei Menschen hat sterben sehen durch Waffen. Ihre Familie. Ihren Vater und ihren Bruder. Genau. Und das Quäkertum spielt dabei auch eine ganz große Rolle. Sie ist deswegen Quäkerin geworden. Und Quäker ist offensichtlich... Ich habe keine Ahnung, ehrlich. Komplett durcheinander. Und gibt so viele verschiedene Quäker und die haben sich voneinander abgespalten und es gibt gerade im 19. Jahrhundert, in der Zeit, in der der Film spielt, gibt es zahllose Quäkergruppen, die auch sagen, die anderen reden totalen Bullshit. Aber worauf sich alle einigen können, ist die absolute Friedfertigkeit. Ja. Das ist so ein ganz zentrales Ding und deswegen haben sie auch zum Quäker gemacht, weil das ist das, wo sich alle einigen und das waren so quasi die Oldschool Original Gangster Kriegsdienstverweigerer. Ja. Genau, die Quäker wenden einfach keine Gewalt an, benutzen keine Waffen. Und genau, also sie kriegt auch ihre Backstory. Ja. Und dann dreht sich's immer ein bisschen um Männer und immer so viel, dass man sagt, scheiße, du schaffst es nicht, du schaffst es nicht. Genau. Gib dir doch ein ganz klein bisschen Mühe. Aber ich finde, dass der Film das trotzdem gut macht, weil alle weiblichen Figuren, also die beiden, wirklich eine eigene Agenda haben. Die haben eigene Bedürfnisse und Wünsche und wissen, wie sie das äußern. Also gerade bei Helen natürlich. Ja. Bei ihr jetzt ein bisschen weniger, aber bei Amy, ne? Ja, ich finde es bei Amy tatsächlich krass und das ist dann, wenn es so Richtung Schluss geht nochmal, wenn sie ihren großen Moment kriegt, wenn sie einen Mann in den Rücken erschießt. Ja. Aus dem Hinterhalt, die Friedliebende. Übrigens, Spoiler! greift sich ein Gewehr und sie ist nicht in einer bedrohten Lage oder so. Sie steht da einfach hinterm Fenster und sie ballert gnadenlos auf diesen Typen. Ja. Naja, sie hat eine Entscheidung getroffen, ne? Sie sitzt da im Zug und das Gespräch mit Helen sieht eher so aus wie, warum lässt du deinen Mann alleine? Was ich nicht so ein gutes Gespräch finde, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also, ich habe so das Gefühl, in diesem Moment spüren wir, dass Helen immer noch von Miller sehr angetan ist und sehr beeindruckt ist. Ja. Und ich habe so das Gefühl, diese Beziehung ist anders ausgegangen als ihre anderen Beziehungen, wo sie sagt, ey, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf dich, du Wurst. Ja, das muss wohl anders gewesen sein. Da muss er irgendwann mal auch gesagt haben, lass mal. Und genau, und deswegen redet sie in höchsten Tönen von ihm. Und wie sagt sie, wenn er mein Mann wäre, ich würde verdammt nochmal bleiben und kämpfen. Ja. Und wir glauben sie auch sofort. Ja, absolut. Absolut. Und das scheint so ein bisschen das Zünglein an der Waage zu sein, sie dann auch loszuschicken, dass sie sich auch wirklich im Zug entscheidet, so, jetzt gucke ich auch, dass ich alles dafür tue, Quäker hin oder her, um meinem Mann zu helfen und sein Leben zu retten. Ja. Unser Leben zu retten, im Grunde. Springen wir mal zu den anderen Figuren noch, die in diesem Film rumlaufen. Das Interessante ist, und ich finde, das zieht sich echt durch diesen Film, es ist fast so eine Reverse-Hoffnungsgeschichte. Ja. Weil wir haben, also so diese klassische Hoffnungsgeschichte ist ja so, oh nein, und der hilft nicht, und der hilft nicht und niemand ist da. Und dann am Schluss kommt aber der Freund, der sagt, ich bin an deiner Seite. Genau. Der kommt hier ganz am Anfang. Ja. Der sagt, ey, ist okay, die kommen an, ich bin bereit, lass uns eine Posse zusammenstellen. Das Wort Posse fällt sehr oft. Ich mag das Wort Posse. und ich bin bereit und trommel noch ein paar Leute zusammen und wir machen das und ich bin auf jeden Fall an deiner Seite. Ja. Und das ist der große Hoffnungsschimmer eigentlich am Schluss. Ja, genau. Aber hier kommt er natürlich am Anfang und das hilft uns auch zu verstehen, worum es geht im Film. Weil er macht erstmal das Positivbeispiel vor. Wir müssen ja als Zuschauer erstmal verstehen, worum geht's hier, was soll am Ende jeder dieser Personen sagen, die er aufsucht. Nämlich, na klar helfe ich dir, kein Problem. Und das sehen wir am Anfang einmal und umso more devastating ist es natürlich, wenn die dann nach und nach alle sagen, ja, ach, ich habe da auch Frau und Kinder und ach, ich habe da auch zu viele Geschäfte, die irgendwie wichtig sind oder ich bin halt zu alt und du musst dich nur um mich kümmern, wenn du dann anfängst zu kämpfen. Das wird nichts. Und das Krasse ist, dass dieser Typ kommt ja am Schluss wieder und sagt dann, oh, da ist niemand. Wo ist deine Posse jetzt? Shit. Dann bin ich auch mal zu Hause, ne? Ich muss los. Tschüss. Und, es ist krass, weil es fängt wirklich mit dieser Hoffnung an und es geht von da an einfach nur abwärts. Ja. Es ist total krass und wir haben diese Art der, wie Menschen damit umgehen mit dieser gefährlichen Situation in den verschiedensten Varianten und es wird aber von Mal zu Mal deprimierender und das um so das große Ganze, wie ich den Film wahrnehme, zu machen. Wir erleben hier wirklich eine Geschichte des Scheiterns, wie nämlich Will durch diese Stadt läuft und dann auch meiner Meinung nach nicht mehr von dem stoischen Westernheld hat, sondern der sieht von Sekunde zu Sekunde gebrochener aus. Ja, furchtbar. Wir haben am Schluss einen komplett gescheiterten Mann, der aussieht, als würde er gleich in Tränen ausbrechen. Der ist auch in Tränen ausgebrochen. Er bricht in Tränen aus. Er sitzt dann da, vergräbt das Gesicht in die Hände und weint. Und du denkst dir, wow, du hast hier gerade einmal komplett den Westernhelden zerstört innerhalb von 60 Minuten oder sowas. Krass. Und immer wenn es Momente gibt, wo du das Gefühl hast, oh, das sind Menschen, die jetzt aufstehen, kehrt sich's um und du wirst immer wieder enttäuscht. Die Kirchenszene, am schlimmsten finde ich so ist die krass. Kirchensituation. Wo dieser, Typ aufsteht, ist der Bürgermeister und er sagt, das ist ein toller Mann. Mhm. Der hat für uns gekämpft, der hat uns die Freiheit ermöglicht, der hat es uns ermöglicht, hier sicher zu leben. Wir können total glücklich sein und jetzt verpiss dich. Ja, wie krass. Und auch der Gläubige da, der Priester, der dann auch wirklich da steht und sagt, ja, eigentlich ist ja schon so, eigentlich bräuchten wir ja, müssten wir der helfen, aber ich als Mann der Kirche kann hier niemandem guten Gewissens sagen, dass sie eine Waffe in die Hand nehmen sollen. Thou shall not kill. Ja, genau. Und ich denke, du Arschloch, das gibt's ja wohl nicht. Vor allem, weil da drei fucking Menschen am Bahnhof stehen und du hast ein ganzes Dorf voller Leute. Ja. Was ist das denn? Und es scheint ja schon mal geklappt zu haben, weißt du, alle in diesem Dorf erinnern sich, wie es war, als der letztes Jahr aus dem Dorf getrieben wurde. Es war ein Triumph. Ja, und ich finde es total stark, dass, also wir haben auch nachher noch, wir haben auch noch die Leute, die ihm feindselig begegnen, sagen, mit dem war alles besser. Ja. Aber ich finde es stark, dass die Leute so viel Ambivalenz kriegen, dass sie sagen, ja, natürlich, du bist ein Held. Mhm. Danke, dass du uns gerettet hast. Mhm. Aber wir können unser Leben nicht riskieren. Wir können das nicht tun. Wir wollen, dass die Stadt sicher bleibt und wir haben Angst, dass deine Anwesenheit die Stadt unsicherer macht. Mhm. Und they have a point? Natürlich haben sie irgendwie einen Punkt. Aber wie gesagt, das sind drei fucking Menschen, die da an dem Bahnhof stehen. Was soll denn das? Ja. Also finde ich schon hart. Und ich finde, dass der Film das wahnsinnig gut macht, da von einer Person zur nächsten zu gehen. Und jeder hat andere Gründe und jeder hat irgendwie verständliche Gründe und jeder hat eine andere Perspektive. Der Film findet verdammt viele gute Perspektiven auf die Sache. Ja, auf jeden Fall. Also gerade in der Kirche natürlich, weil jeder mal aufstehen darf und was sagen darf. Ja, das ist so ein bisschen, also die Kirche ist die zentrale Szene, ne? Das ist tatsächlich in der Mitte des Films. Mhm. Und die Kirche ist auch die Szene, die gerne von Leuten herangezogen wird, um zu sagen, ja, wir haben hier auch ein antidemokratisches Momentum in diesem Film. Einfach weil wir haben jetzt die Leute, die anfangen drüber zu diskutieren. Ja. Und es sind nur noch 40 Minuten. Mhm. Wir werden nachher noch was zum Thema Echtzeitfilm sagen. Ja. Wir wissen, es ist nicht mehr viel Zeit, bis der Gangster kommt und die sitzen jetzt da und machen eine Bürgerversammlung und unterhalten sich. Und keiner schreitet zur Tat. Und auf jeden Fall. Und der Western ist in vielen, vielen, vielen Punkten ein zutiefst regressives Genre. Ja. Und dazu gehört natürlich auch dieses Misstrauen in die Staatsgewalt, in die Obrigkeit. Ja. Aber auch dieses Misstrauen in demokratische Strukturen. Mhm. Weil das sind halt die PolitikerInnen, die nur reden und nichts tun. Und die sind unser Untergang. Und das sieht man auch draußen in der Kirche, außerhalb der Kirche. Da spielen ja die Kinder. Und die spielen dieses Seilziehen ohne. Ich glaube, sie haben kein Seil, aber sie ziehen aneinander in die eine oder in die andere Richtung. Und ich glaube, das ist der Film, der da sagt, Alter, warum macht ihr dieses Tauziehen, statt was zu tun? Das ist so ein absurdes Spiel. Es ist so gestaged in diesem Moment, wenn sie da so aneinander hängen. Ist auch geil. Okay, wir sollten darüber jetzt reden. Lass uns erstmal die Kinder rausschicken. Genau. Die Kinder alle, yay! Ja, fast erwartet, dass sie auch die Frauen rausschicken, muss ich sagen. Stimmt. Und es hätte gepasst, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber was für gut erzogene Kinder. Ja, die dann sagen, ja, kein Problem. Und wir warten da draußen und spielen unser Ding und machen. Alles gut. Und dann haben wir wirklich in diesem Moment, wo einfach die Leute reden und auch sehr gesittet tatsächlich reden. Die lassen sich ausreden. Mhm. Einer steht auf, sagt, was er zu sagen hat und setzt sich wieder. Aber es passiert halt nichts. Du sitzt halt da und denkst, hört auf zu reden, schnappt euch Waffen. Ja, Mann. Ich finde es interessant, die Figur noch einzubauen, der so ein bisschen der Vorgänger von ihm war und so ein bisschen sein Mentor war. Ja, der alte ehemalige Sheriff. Genau. Mit dem er ein sehr interessantes Gespräch hat, ein sehr ruhiges Gespräch. Ja. Der aber auch damit endet, dass er sagt, ich wäre dir nur im Weg. Ich kann dir gar nicht helfen. Ich bin zu alt dafür. Ja. Und er mag recht haben, aber vielleicht gibt es ja trotzdem Möglichkeiten, ihn zu unterstützen. Außer im direkten Kampf. Ich meine, also es ist ja er ist ja ein hoch angesehener Mensch in diesem Dorf. Er könnte ja auch einfach für ihn Reden schwingen. Absolut, ja. Martin Hau heißt die Figur. Ja. Und der stellt am ehesten so diese Verbitterung dar. Hm. Auch die Verbitterung darüber, wie die Menschen im Dorf sind. Weil er sagt irgendwie, ja, ich habe das alles gesehen und ich weiß, wie das läuft. Und der ist dann ja auch wieder hart gegen den Staat schießt, der sagt, ne, und dann, was machen wir hier eigentlich? Wir nehmen hier Leute fest und bringen sie dann der Staatsgewalt und die sagt, okay, ihr kommt ein Jahr ins Gefängnis und dann dürft ihr wieder raus. Ja. Die haben richtig gegen den Norden, der Norden, oder Norden, ja, ne, der Norden, die da oben. Ja. Im Süden, und wir wettern gegen den Norden, der nicht einfach, und das finde ich krass, die drei Gangster aufgeknüpft hat. Ja. Platzhalter für der Staat einfach. Aha. So auch so der Osten oder der Norden, so das Feindbild einfach. Mhm. Genau. Und das ist auch wieder ein Moment, wo du sagen kannst, okay, da haben wir wieder dieses regressive Moment des Westerns, nämlich, ja, dass das ein Plädoyer für die Todesstrafe ist. Wir hätten diesen Ärger nicht, wenn die drei gehängt worden wären. Das ist super krass, Mann. Die vier. Und wohlgemerkt, wir wissen immer noch nicht und wir werden auch nicht erfahren, was die genau gemacht haben. Mhm. Es gibt Hinweise darauf, dass die Menschen wirklich Angst vor denen haben. Ganz, ja, am Anfang, wenn der, ja, Revolverheld zum ersten Mal durch die Stadt reitet und dann haben wir diese Frau, die sich bekreuzigt. Mhm. Und dann haben wir diesen Schreiner, der ganz, ganz nervös guckt in seine Richtung. Ja. Also offensichtlich gibt es da Angst. Ja. Und es gibt dieses Gefühl auch, so die Gewalt gegen Frauen scheint da eine Rolle zu spielen, mhm, aber es wird nie konkretisiert. Ja. Es bleibt auf dieser abstrakten Ebene. Wir wissen einfach, das sind Verbrecher. Mhm. Ja. Im universellsten Sinne. Du brauchst ja auch keine Konkretisierung. Vielleicht wird es sogar schwächer, wenn du es konkretisierst. Ja, und das will der Film ja auch. Wir haben hier, im Grunde haben wir hier auf dem Tableau ein klassischer Kampf Gut gegen Böse. Wir haben das, mhm, ganz eindeutig geframed. Das sind die Bösen, das sind die Verbrecher. Ja. Und hier haben wir unseren Helden. Mhm. Und es gibt nicht, also es gibt viele Zweifel in diesem Film. Dieser Film hat extrem viele Zweifel für einen Western. Ja. Aber es gibt nicht einmal Zweifel daran, dass Kane der ist, der das Richtige tut. Und, ja, die das, ja, Falsche getan haben, das Falsche tun werden. In der Bar gibt es ein paar Leute, die sagen, ja, das ist mein wirtschaftlicher Faktor hier. Du kannst mir mal Popo schmatzen. Genau. Als der Typ da war hier alles wirtschaftlich besser. Aber Kane hat in diesem Moment auch immer den moralischen Highground. Natürlich. Ihre Argumente sind so ganz klar. Wir wollen, dass diese Stadt wieder zum Puff wird. Ja, ja, genau. Und, ja, wir wissen, als gute christliche Amerikaner können wir das auf keinen Fall zulassen. Und es ist wirklich spannend, weil genau, es wird einfach nicht gezeigt, was diese Revolverhelden gemacht haben. Es bleibt auch nur bei den Ahnungen. Ne? Also, ich meine, wir haben am Schluss den Kampf zwischen ihnen und Kane, aber sie schießen quasi gleichzeitig los. Ja, ne? Es ist jetzt, ja, nicht so, dass du sagen kannst, die haben angefangen, ja, ja, verteidigt, genau, sich. Ja. Das heißt, dieser ganze Moment des Duells von ihnen, mhm, und der Bedrohungslage basiert darauf, dass wir wissen oder wissen sollen, dass sie die Bösen sind. Mhm. Ja, ja. Der Film bewegt sich da in sehr klassischen Western-Tropes. Ja. Man kann wunderbar sagen, wir lesen da jetzt auch mal einen Zweifel rein, vielleicht weil es so abstrakt bleibt. Mhm. Aber es wird einem nicht schwer gemacht, sich auf Wills Seite zu stellen und gar zu sagen, nicht, hoffentlich werden diese Typen, ja, ja, ja, ja, gefangen genommen und hoffentlich werden sie umgebracht. Mhm. Und wir freuen uns auch dann, wenn sie am Schluss umgebracht werden. Hast du auch das Gefühl, dass diese so rumhängen wie so drei Jugendliche, die irgendwie, ja, also wirklich, die hängen da an dieser Bahnstation wie so drei Jugendliche, wie ich damals, ja, mit meinen, ja, Jungs. Weißt du, wir haben da gehangen, haben Kaugummi gekaut, haben auf den Boden gespuckt. Also vielleicht war die Phase recht kurz bei mir, aber aber es ist doch einfach nur so ein paar Halbstarke. Absolut, auch wie sie miteinander reden, ne? Wie, ja, sie sich anpöbeln wegen irgendwelcher, ja, Kleinigkeiten. Und der eine Typ reitet dann nochmal ins Dorf und dann sagt, ey, mach das aber keinen Scheiß. Man kann ihn nicht ernst nehmen so richtig, finde ich. Es sind drei Jungs. Es sind drei sehr böse Jungs offensichtlich. Ja. Aber es sind drei Jungs, die da rumhängen und, ja, genau, und diese Art, wie das Dorf ihnen begegnet, gibt das ja auch. Ja, du hast den Saloon angesprochen. Bevor Kane in die Kirche geht, ist, mhm, er im Saloon und versucht da irgendwie Leute zu rekrutieren und, ja, da wird ihm ziemlich offen feindselig begegnet. Ja, ja. Und offensichtlich auch von Leuten, die früher auf seiner Seite waren, aber auch ganz viele Leute, die auf der Seite der Gangster waren, die gesagt haben, ey, das waren unsere Kumpels. Mhm. Die haben hier, die waren vielleicht gar nicht so verkehrt. Und was hast, ja, du hier zu suchen? Glaubst du wirklich, dass du jemanden von uns auf deine Seite kriegst? Ja. Ich finde Harvey Pell in diesem Zusammenhang noch interessant, weil er auch in der Kneipe sitzt und, ja, irgendwie die Brücke zwischen den beiden Welten schlägt, mehr oder weniger. Der ja aus Frust dann dort trinkt und der aber auch nicht so 100% mit der Stimme der Kneipe übereinstimmt. Überhaupt nicht. Harvey Pell ist eigentlich auf der Seite von Will Kane. Harvey, ja, Pell will auch gegen die bösen Buben kämpfen. Aber Harvey Pell hat nicht genug Chuzpe, um das durchzuziehen. Ich glaube, bei ihm spielt, also Harvey kaufe ich tatsächlich ab, würde Will sagen, ich gebe dir jetzt einen Sheriff-Stern, du bist, ja, jetzt Sheriff, ja, der würde sofort in den Kampf ziehen. Absolut. Harvey ist einfach so ein, Beleidigter. Ein Dummkopf. Er ist einfach ein rücksichtsloser Dummkopf und er würde sterben. Ne? Er würde in den Kampf ziehen und würde abgeballert werden, weil er einfach nicht gut genug ist, ja, in dem, was er tut. Es wird ja so ein bisschen angedeutet, dass offensichtlich auch wegen Will Kane er nicht den Posten gekriegt hat als, mhm, Sheriff. Ja. Und sein Grund, sich dann nicht auf Wills Seite zu schlagen, ist vor allem, dass er einfach, naja, das verletzt der Stolz, verletztes Ego. Ich glaube aber, dass er trotzdem auch einen großen, dass ein großer Punkt ist, dass er nicht genug Mumm hat auch. Nicht im negativen Sinne, weil Angst kann ja durchaus ein guter Punkt sein, ne? Nicht zu sterben. Vor allem, wenn man vielleicht sogar unterbewusst weiß, dass man nicht gut genug ist für diesen Posten. Und das ahne ich hier auch ein bisschen. Ja, er weiß, dass er nicht gut genug ist. Er weiß das einfach auch. Und ich glaube, dass dieses Beleidigtsein, dass er den Posten nicht kriegt, sich ganz dolle paart noch mit dieser Ahnung, dass er es nicht hinkriegt und dass er auch nicht genug Mumm hat, das alles durchzuziehen. Und deswegen rennt er ja auch auf ihn los und versucht ihn da nochmal richtig massiv hart auf die Fresse zu hauen, aufs Pferd zu setzen, aus der Stadt rauszureiten. Was für eine schräge Szene, ne? Er fragt ihn davor, are you scared? Übrigens auch, was wir haben, das Weinen am Schluss ist natürlich das Stärkste. Ja. Aber hier haben wir dieses are you scared und Will sagt, I guess so. Ja. Er sagt, ja, ich habe scheiß Angst, natürlich, es geht hier um mein Leben. Ja. Und dann verprügelt er ihn und will ihn auf dieses Pferd und irgendwie loswerden. Er will ihn einfach nicht mehr sehen. Ich glaube, er will einfach, dass seine eigene Er bricht ja mit seiner eigenen Moral. Ich glaube, dass moralisch er durchaus sehr starke Schwierigkeiten damit hat, dass er ihn nicht unterstützt. Ja. Und wenn er nicht, also wenn, wie heißt er, Kane, wenn Kane nicht in den Krieg zieht, in Anführungsstrichen, sondern auch abhaut, dann ist seine moralische Welt wieder in Ordnung. Ja, dann ist er nicht der Feigling. Dann ist er nicht der Feigling, der abhaut, während alle anderen kämpfen oder so. Ja, auf jeden Fall, das ist ein total guter Punkt. Ich finde diesen Harvey total spannend. Weil, ja. Also wir haben natürlich diesen Erpressungsmoment, dass er zu Will sagt, ey, ich bin auf deiner Seite, kein Problem, aber dann mach mich auch zum Sheriff. Ja. Was aber auch irgendwie nachvollziehbar ist, dass er sagt, ey, ich bin hier an deiner Seite, aber ich krieg die ganze Zeit nichts. Wann bin ich mal dran? Ja, und wir wissen, er ist wahrscheinlich nicht gut genug. Ja. Und dann kickt wahrscheinlich dieser Feiglingsmoment auch mit rein. Mhm. Und wir sehen ihn die ganze Zeit reuevoll, ne? Ja. Er ist von Anfang an, er ist sogar schon bevor er sagt, nee, dann bin ich weg. Mhm. Selbst da ist er reuevoll. Und dann natürlich im Saloon, wenn er am Tisch sitzt, in sein Glas vergraben. Ja. Die ganze Zeit Reue und jemand, der einfach nicht mit sich selbst klarkommt auch, ne? Ich finde, er ist einer der wichtigsten Figuren, um die Ambivalenz dieser ganzen Geschichte zu transportieren und dann eben die Vielfalt der Figuren, die dann auftauchen und aus so verschiedenen Gründen sagen, dass sie nicht dabei sind. Den größten Moment der Feigheit finde ich diesen Sam Fuller, bei dem Kane nicht weiterkommt als an der Tür, weil Sam seine Frau dazu bringt, ihn zu belügen. Das ist so eine krasse Szene, weil alle genau Bescheid wissen. Ja. Jeder Beteiligte an dieser Szene weiß genau, was hier läuft. Ja. Und das ist so krass. Weil er wirklich an der Tür klingelt, sagt, ich hätte gerne deinen Mann gesprochen. Die Frau sagt ihren Satz. Der Marshall merkt, okay, das ist also die Situation, auf die ich treffe. Und sagt dann auch ganz, ganz höflich, ja gut, dann komme ich später wieder. Oder sowas. Ja. Yeah. Und weiß ganz genau, okay, das wird nichts. Es ist ein komplettes Spiel. Es ist ganz klar, was hier abgeht. Und es muss auch nichts weiter gesagt werden. Okay. Und man sieht in seinem Gesicht, das ja schon auch sehr sorgenvoll inzwischen ist. Das ist ja über den Film, wird es ja immer rapide abwärts. Weißt du, es geht ja immer schlimmer. Es wird immer schlimmer. Und das ist ein Moment, wo sein Gesicht nochmal ein ganzes Stück in sich zusammenfällt. Es ist diese Enttäuschung auch. Ne? Ja, total. Also vielleicht auch gerade, dass im Gegensatz zu anderen, dieser Sam nicht mal den Schneid hat, zur Tür zu gehen und zu sagen, ey, ich kann das nicht machen, ich will nicht, ich will nicht sterben, ich habe meine Frau, um die ich mich kümmern muss. Ja, ich meine, er hat ja Argumente durchaus. Ja. Es ist zwar alles scheiße und so, aber man kann ja... Dieses Sorgen, ich finde das so spannend. Es ist ein Film, der sehr viele Nahaufnahmen hat von unserem Protagonisten, wie er durch diese Stadt geht und einfach nur auf dem Gesicht klebt, während er vorwärts geht. Mhm, stimmt, und das Gesicht verändert sich. Ja. Und wir haben das Storch drin, aber das Storche geht nach und nach verloren. Und dann haben wir wirklich einfach Will, wie er durch die Stadt geht. Ja. Und dann läuft diese Musik, dieses High Noon Theme, dieser Titelsong. Ja. Und wir sehen ihn einfach, wie er sieht aus, als bräuchte er eine Blinddarmoperation oder so. Er sieht wirklich fertig aus. Ja. Und nachdem er sich dann mit Harvey geprügelt hat, sieht es ja noch schlimmer aus. Dann sieht er nicht nur seelisch verletzt aus, sondern auch körperlich verletzt. Mhm. Dann geht er wirklich als gebrochener Mann, zerschlagen, mit Sorgenfalten durch diese Stadt. Und das ist, also ich finde, es sind wirklich krass harte Bilder. Einfach diese Perspektive auf ihn, wie er durch die Straßen geht und irgendwie hofft, aber die Hoffnung auch schon aufgegeben hat und Angst hat, verzweifelt ist, enttäuscht ist, whatever. Oh mein Gott, was ist das für eine Musik? Was war das? Wo sind wir? Ich glaube, wir wurden rausgerissen. Aber wohin? Oh mein Gott, Johannes, Ja. Ich befürchte, wir befinden uns in einer Self-Promo. Oh nein! Shit! Ganz schnell, damit wir zurück zum Gespräch können. Was müssen wir machen? Was müssen wir sagen? Wir müssen den Leuten unbedingt sagen, dass sie uns abonnieren sollen, wo auch immer sie sind. Yeah. Also auf Spotify oder Apple iTunes, oder sowas. Beam, whatever, was ihr auch benutzt. Also abonnieren und anderen sagen, dass sie uns abonnieren sollen. Auf jeden Fall. Wenn euch die Folge gefällt, gebt uns gerne Sterne, Herzchen, Daumen hoch, was auch immer euer Podcatcher anbietet. Genau, und wenn sie euch nicht gefällt, dann schickt diese Episode weiter an eure Feinde oder eure Nachbarn oder sowas. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, wir freuen uns total über jeden Kommentar an johannes@mussmansehen.de oder florian@mussmansehen.de. Genau, schickt uns Filmvorschläge und so weiter. Boah, wir sind schnell durchgekommen. Ja, jetzt schnell raus hier. Schnell wieder zurück ins Gespräch. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, den Film so einzusortieren, wenn ich Schubladen aufmachen möchte. Ich finde es gut, wenn ein Film das schafft, dass ich keine Schublade aufmachen kann und ihn reinlegen kann. Aber wie progressiv oder wie reaktionär ist dieser Film? Weil Western ist ja eher ein Genre, das sehr, das hattest du vorhin gesagt. Ja. Das ist doch eher konservativ. Ja. Einfach als Genre. Und dieser Film hat irgendwie beides. In beide Richtungen zerrt dieser Film und ich bin so ein bisschen hin und her und denke mir dann, ja, wo ist denn jetzt deine Position? Links oder rechts? Ja. Oder was? Oder wie? Oder wo? Und da merkt man mal wieder, dass dieses Konzept links, rechts oder liberal oder nicht auch seine Grenzen hat einfach. Und das ist einfach nur menschlich an dieser Stelle vielleicht. Es gibt halt beide Momente drin. Ne? Es gibt auf jeden Fall diesen Kontrast, der heldenhafte Cowboy, der bleibt und kämpft, selbst wenn niemand auf seiner Seite ist. Ja. Zu den verweichlichten armen Dörflern, die sich nur auf die Staatsgewalt verlassen und die, sobald es irgendwie schwierig wird, sich wegducken. Mhm. Das ist ein tiefstes konservatives Narrativ und das kann man absolut da reinlesen. Das ist da irgendwie da. Aber da müssen wir auch auf John Wayne zu sprechen kommen, der nämlich das für höchst unamerikanisch hielt. Genau, John Wayne hat gesagt, das ist ein total unamerikanischer Film. Und John Wayne hat das gesagt, weil er vor allem die Western in der Zeit, in der wir sind, das ist wirklich die goldene Ära des Westerns. Ja. Und was traditionell erzählt wurde, ist, ja, du kannst dich nicht auf den Staat verlassen, aber es gibt den einen Helden und der ist auch ein Held, weil er erfolgreich drin ist, das Dorf auf seine Seite zu schlagen. Der ist erfolgreich darin, den Leuten zu verkaufen, ja, wir müssen jetzt zusammenhalten und die Leute sind gut. Ja. Die Leute kämpfen für ihre Freiheit. Das ist Amerika. Jeder hat eine Waffe unter seinem Bett und jeder ist bereit, diese Waffe zu ziehen, wenn es gegen Tyrannei geht. Das ist der amerikanische Traum. Genau. Das sind ja die Wurzeln der ganzen Geschichte. Und das finde ich total krass, weil auch John Wayne gesagt hat, selbst wenn das Dorf nicht mitmacht, muss der Sheriff an dem Moment völlig zweifelsfrei und stark in der Gegend rumlaufen und allen sagen, klar mache ich das auch alleine. Ja. Was auch so total katastrophal eigentlich ist als Haltung. Der ist ein echter Kerl. Der muss auf jeden Fall, der darf keine Schwäche zeigen. Und John Wayne hat sich dann ja auch tatsächlich dazu entschlossen, mit 30 Jahre lang gegen diesen Film zu wettern. Nicht nur 30 Jahre lang gegen diesen Film zu wettern, sondern auch eine Anti-Version zu drehen. Ja, ne? Ja, es ist so süß. Also es ist ja auch einiges passiert dann in der Zeit. Der Film ist rausgekommen, der war ein guter Erfolg und John Wayne hat sogar noch den Oscar angenommen für Gary Cooper. Der übrigens die politischen Ansichten von John Wayne geteilt hat. Gary Cooper war genauso ein Typ und Gary Cooper war vielleicht zu dumm, das zu sehen in dem Drehbuch, weil Gary Cooper hat draufgeguckt und hat gesagt, ja, spiele ich. Ja, genau. Aber Gary Cooper war genau wie John Wayne. Das war auch so ein Typ, der gesagt hat, scheiß links. Die waren auch einfach gute Freunde. Genau, die waren gut befreundet. Und John Wayne hat mit Howard Hawks fast 10 Jahre später, 1959, mit Rio Bravo einen Film gedreht, den er auch als Antwort darauf verstanden hat, wo es nämlich darum geht, dass die Leute sich zusammenreißen, dass die Leute ihren Heldenmut entdecken, dank des Helden, von John Wayne natürlich gespielt. Natürlich. Und sagen, yes, das ist es. Wie eindimensionell muss dieser Film sein? Also wenn man wirklich das Gegenteil von High Noon machen will, dann kannst du ja eigentlich nur an Tiefe verlieren. Ich weiß nicht, ob ich ihn gesehen habe. Ich habe ein, zwei John Wayne Western gesehen und vielleicht habe ich den auch gesehen. Ja. Er ist ganz gut weggekommen bei der Kritik und vielleicht ist er sogar tiefgründiger, als man meinen könnte. Man kann ja dann doch auch in diesen Filmen viel entdecken. Aber wenn ich John Wayne reden höre und Interviews mit ihm lese, was ich jetzt einfach in diesem Zusammenhang mal gemacht habe, dann habe ich keine Lust mehr auf die Filme mit ihm. Ja, absolut nachvollziehbar. Echt? Das ist so ein Idiot. Ja, John Wayne war ein Arsch. Oh. Oder ein sehr amerikanischer Arsch. Na, das Spannende ist ja, was eine große Rolle spielen wird, und dazu müssen wir jetzt auch kurz zu sprechen kommen, ist die Hintergrundgeschichte vom Drehbuchautor dieses Films. Foreman. Ja. Und wir haben schon ein paar Mal in unserem Podcast, tatsächlich relativ häufig sogar, über diese ätzende Zeit der McCarthy-Ära geredet. Ja. Als Witch Hunts, und zwar nicht das, was Donald Trump unter Witch Hunt versteht, sondern echte Witch Hunts ja. gegen KünstlerInnen gemacht wurden, weil mhm. die bezichtigt wurden, anti-amerikanisch zu sein oder eigentlich genau genommen kommunistisch. Ja, und das in einer Zeit, wo man kurz vorher noch im Krieg gesagt hatte, wir müssen alle mit Russland zusammenarbeiten, um Deutschland aufzuhalten. Und dann kommt das. Genau. Und dann plötzlich musst du gegen Russland sein und darfst auf gar keinen Fall einer kommunistischen Partei angehören oder irgendwelche Sympathien hegen. Und das davor, seltsame Zeit. Davor war niemand geschützt, ne? Karl Forman hat für die USA Propagandafilme gemacht im Zweiten Weltkrieg. Von ihm ist das Drehbuch für Know Your Enemy, Japan, ja. aus dem Jahr 1945, was so einer der bekanntesten Propagandafilme des amerikanischen Militärs der damaligen Zeit ist. Und Forman war halt auch Mitglied, ne, in einer kommunistischen Partei. Aber er war Mitglied in einer kommunistischen Partei. Für 5 Minuten. Für 5 Minuten, aber er war's. Er war's. Er hat gesagt, und deswegen wurde er vor dieses Komitee zitiert, das ja. The House of, um nochmal den Namen zu sagen, der ist so schrecklich, House of Un-American Activities Committee. Hm. Dann gibt es eine Abkürzung für, die können wir vielleicht aber dazu sagen. HUAC. Genau. Und er hat dann aber gesagt, ey, ja, ich war Mitglied und ich hatte keinen Bock da drauf. Das war ja. mir echt, das war mir echt zu stressig und die Partei, die war so dogmatisch und so weiter. Nee, damit will ich nichts mehr zu tun haben, damit wollte ich ein paar Minuten was zu tun haben, jetzt nicht mehr. Dann haben die gesagt, super, ja. dann nenn uns doch mal ein paar Leute. Dann hat er gesagt, habt ihr einen Arsch auf? Ja, genau. Ich bin nicht mehr Mitglied in der Partei, aber das heißt jetzt nicht, dass ich Freunde von damals oder von heute ja. verpfeife. Um Gottes Willen. Aber das ist ja im Grunde auch das, was, also Forman hat ja dann quasi alles das gemacht, was dieses Committee gerne sehen wollte. Ne? Also er hat tatsächlich öffentlich gesagt, naja, ist nicht mehr so mein Ding und so. Nur das Einzige war, dass er eben nicht andere Leute verpfiffen hat. Ja. Und das war natürlich eigentlich das Wichtige für diese Komitee. Weil die natürlich einen Namen sammeln wollten, um möglichst viele Leute da vors Komitee zu rufen. Das hat dann in Blacklisting geendet. Und das hat dann darin geendet, dass Forman nach Großbritannien zurückgezogen ist. Nicht zurückgezogen, einfach dahin gezogen ist. Und 20 Jahre lang oder sowas dort drüben Filme gemacht hat, ja. bevor er wiederkommen. 1953, ein Jahr nach diesem Film. Ja. Und er war geblacklisted. Und wenn wir heute über Cancel Culture reden, beziehungsweise wenn Konservative über Cancel Culture reden, dann meinen sie, dass sie kritisiert werden. Dass sie, ja, genau. Dass jemand sagt, nee, das finde ich nicht gut, was ihr macht. Das war damals Cancel Culture. Das war was anderes. Das war wirklich, die Studios haben sich abgesprochen, die Leute dürfen nicht mehr arbeiten. Wir haben sehr lange drüber geredet in einer Episode, und zwar als wir über Trumbo geredet haben. Dalton Trumbo, der Johnny zieht in den Krieg gemacht hat. Mhm. Da rollen wir das Ganze nochmal auf. Wir reden auch ein bisschen drüber in unserer Oppenheimer-Folge. Oppenheimer war nicht direkt Opfer davon, aber es war um Ecken, es war dieselbe Ära und es war derselbe Zeitgeist. Ja. Hört euch das auf jeden Fall nochmal an. Es ist ein total spannendes und interessantes Thema. Bei Chaplin haben wir auch darüber geredet. Bei Chaplin haben wir auch drüber geredet. Weil genau in diesem Jahr, dieser Film rauskommt, ist Chaplin ausgewiesen worden aus den USA wegen genau solcher angeblichen kommunistischen Aktivitäten. Es hat echt viele Leute getroffen. Und eine Konsequenz war unter anderem dann auch davon, dass der Produzent des Films, Stanley Kramer, dass der dafür gesorgt hat, dass die Rolle von Forman bei der Entstehung dieses Films extrem runtergespielt wurde. Ja. Das war Formans Baby. Forman hatte das Skript geschrieben. Ja. Hat dann sogar noch, als er entdeckt hat, dass es eine Kurzgeschichte gibt, die ähnlich klingt wie das Skript, gesagt, okay, dann kaufen wir mal lieber davon die Rechte. Ich weiß nicht mehr genau, ob ich davon inspiriert bin. Ja, The Tin Star hieß das Ding. Tin Star, genau. Von John W. Cunningham. Ja. Aber es war sein Baby, es war sein Drehbuch. Ja. Und aber dann, nachdem er halt einmal komplett dadurch den Fleischwolf des Hauses gegen unamerikanische Umtriebe gezogen wurde, nachdem er nach England geflohen ist, hat Stanley Kramer gesagt, okay, dann ist der Film vielleicht jetzt doch eher ein Stanley Kramer und Fred Cinnamon-Film. Fred Cinnamon war der Regisseur. Ja, aber das war auch schon, bevor er nach Großbritannien ausgewandert ist. Ne? Das muss echt nicht schön gewesen sein zwischen den beiden, obwohl die irgendwie auch freundschaftlich miteinander zu tun hatten. Nur Kramer hat wirklich sehr große Sorge gehabt, dass er, wie heißt das im Amerikanischen, Defamation by Association. Ja. Also, dass man wirklich Probleme bekommt, nur weil man mit jemandem zu tun hat, der irgendwie gerade auf einer Blacklist ist. Und damit können wir wieder den Bogen zu dem Film schlagen. Ja. Es gibt nicht wenige Stimmen, die sagen, das ist eine Fabel auf das McCarthy-Amerika. Und ich finde den Film nochmal 100% besser deswegen. Ich habe das danach recherchiert und war dann so richtig blown away, wie so Hirnexplosion. Wie krass, weil wenn man sich den Film anschaut, wie dieser Typ immer wieder versucht, hier Leute und da Leute ranzuziehen und zu sagen, ja, kannst du mir hier vielleicht helfen, ich habe hier Probleme da und dort. Und dann nach und nach alle sagen, du, bevor ich auch noch Probleme bekomme, weil du gerade Probleme hast, lass ich dich lieber alleine. Und das passt total zu diesem McCarthy-Ding. Und das hat Forman tatsächlich genau so erlebt. Während er in der Produktion zu diesem Film war, ist genau das passiert. Er hat links und rechts Freunde gebeten, ihm zu helfen oder ihm beizustehen in Aussagen und so weiter. Und alle nach und nach weggebrochen. Wie eben zum Beispiel Stanley Kramer, der die Produktion von dem Film hatte. Ja, der am Anfang noch gesagt hat, ey, ich bin hinter dir. Und dann irgendwann gesagt hat, ah, na, so weit hinter dir. Hier hast du $250,000 und jetzt bitte ab. Gute Reise nach England. Tschüss. Ja, also was für eine krasse Koinzidenz, weil der Film war ja schon geschrieben. Ja. Aber das dann wirklich genau, vielleicht hat er den Film auch schon damit im Kopf geschrieben. Auf jeden Fall ist er jetzt durch die Geschichte, durch das, was passiert ist, voll gebrandmarkt mit diesem Ding. Ich glaube, man muss gar nicht groß sagen, okay, wir versuchen es hermeneutisch. Ich bin nicht mal doof. Was hat sich der Autor dabei gedacht? Ja. Weil keine Ahnung, ob er sich das dabei gedacht hat. Ich glaube, es gibt keine Zitate von ihm, dass er gesagt hat, genau das wollte ich. Nee. Es gibt Zitate, dass er gesagt hat, ich bin High Noon geworden. Ja. Ne? Dass er selber festgestellt hat, welche Parallelen da existieren. Aber es funktioniert so. Voll. Gerade weil es in dieser Zeit entstanden ist und weil es das Thema natürlich auch so ein bisschen transzendentiert. Es ist einfach. Es ist ein universelles Thema, ne? Voll, du, ja. du versuchst dich irgendwem zu stellen und du siehst plötzlich, dass Leute links und rechts wegbrechen, weil die Menschen ihre eigenen Interessen haben, weil die Menschen Angst haben. Ja. Nachvollziehbar, nicht nachvollziehbar, weil Menschen opportunistisch sind, weil Menschen oft scheiße sind. Ja. Und es ist total spannend und es passt wie Faust auf Auge. Und dass das ausgerechnet dem passiert ist, der diese Geschichte geschrieben hat, das ist natürlich Gold wert für die spätere Rezeption. Es hat genau ein Rezensent für die Zeitung, hat diese Parallele gesehen und auch aufgeschrieben. Von ungefähr 146 ausgewerteten Dingern, das hat jemand mal aufgearbeitet, habe ich gefunden im Internet. Ah, schön. Von 146 Rezensionen in der Zeit hat genau einer gesagt, Alter, seht ihr das nicht? Bin ich der Einzige, der das hier sieht? Was ist denn los? Und das ist auch gut nachvollziehbar, weil dieses Augen zuhalten, dieses nicht sehen wollen, was da passiert. Ja, das sehen wir ja auch, wie die Leute damit umgehen. Mhm. Hat ja auch dieses, ja, und wir wissen ja gar nicht, vielleicht ist er wirklich nur unterwegs, um den Kane zu schnappen und wenn Kane weg ist, ist schon alles gut, er wird uns nichts tun, alles wird weiterlaufen, die Stadt wird friedlich bleiben. Das hat ja auch sowas extrem von Ignoranz. So klar. Nach dem Prinzip, solange es mich nicht trifft, mache ich mir keine Sorgen. Genau. Wenn ich die Augen zumache, ist es halt nicht da. Genau. Und dann aber halt wirklich vergessen, dass man als nächstes getroffen werden kann. Ne? Und dann, als sie mich geholt haben, war niemand mehr da, der hätte etwas sagen können. Ja. Und das ist natürlich aktuell wie nie. Hust, hust, wenn wir jetzt in unsere politische Lage gucken. Aber den Bogen müssen wir nicht für euch schlagen, das könnt ihr selber. Das würde zu weit gehen. Lass uns doch lieber noch mal kurz was zum ganz technisch Banalen sagen. Zur Produktion von diesem Film, zur Kamera. Ja. Und zur erzählten Echtzeit. Zuerst zur erzählten Echtzeit, weil das ist scheiß revolutionär. Wir sind im Jahr 1952. Wir sind 60 Jahre vor Victoria. Wir sind in einer Zeit, in der das nicht das Konzept für Filme war, das so erzählt wird. Und du guckst auch immer wieder auf diese scheiß Uhr. Du kriegst es einfach in die Fresse gehauen. Der Film zwingt dich immer, auf die Uhr immer zu gucken. Wieder. Tick-Tock, Tick-Tock, immer wieder. Beim dritten Mal denke ich, oh, es scheint ihm irgendwie wichtig zu sein. Was ist denn los? Ich guck mal auf die Uhr. Aber es ist geil, weil du siehst natürlich, wirklich, wie die Zeit des Films vergeht, wie sie im Film vergeht und wie diese Anspannung spürbar ist, weil aus 60 Minuten werden 40 Minuten, aus 40 20 und aus 20 5 bis zum finalen Countdown, bevor der Zug einfährt. Es ist toll. Das ist diese Unity von Handlung, Zeit und Charakter. Ich weiß nicht mehr genau. Ja, wir sind ganz groß beim aristotelischen Theater. Genau, ne? Genau. Dass man, auf jeden Fall. Dass das alles zusammengehört und dass man das alles parallel laufen lässt. Und es ist wirklich großartig gemacht in diesem Film. Finde ich super. Und es macht die Spannung total greifbar. Ja, ja. Es ist wirklich clever erzählt. Es gibt ja auch diese Umschnitte und es gibt manchmal auch so diese Momente, wo es eine Divergenz gibt zwischen unserer erlebten Zeit und der filmischen Zeit. Ja. Aber es bleibt zumindest diesem Echtzeitgefühl, dieser Anspannung, bleibt es komplett treu. Ja, total. Und Die Kamera unterstützt das auch nicht nur, indem sie ständig auf Uhren drauf kloppt, was wirklich krass ist. Es gibt diesen Moment des Übertrusses, wo du denkst, okay, ich weiß, danke, danke, danke. Es gibt aber auch immer die Schienen, die finde ich auch großartig, immer wieder auf die Schienen gezeigt. Ja. Und gegen Ende wird das immer mehr, weil wir ja wirklich so kurz vor 12 sind, ne? Ganz kurz davor. Und dann werden immer wieder statische Bilder, wo du einfach die Spannung nochmal erhöhst. Und ich finde, das macht der Film wahnsinnig gut. Ich finde es ganz geil, dass der Film hat diese Anspannung so krass, dass du irgendwie erwartest, es kommt um 12 das Ende der Welt. Ne? Und dann ist es so banal. Ja. Es kommt keine Apokalypse, sondern kommt halt ein Zug eingefahren. Das, worauf alle gewartet haben. Krass. Es ist so was ganz Schlichtes, Triviales. Ach ja, stimmt, dafür war der Countdown. Ja. Und dann laufen die auch ganz unspektakulär in der Gegend rum. Ich finde den Endkampf da, das ist kein Star Wars Ding. Mm-mm. Das ist einfach wirklich ganz, also fast schon plump. Ja. Wie sie da in der Gegend rumlaufen, sich verstecken und da aus dem Hinterhalt irgendwie noch schießen und da. Ich finde es wahnsinnig gut aufgelöst, auch mit der Frau dann. Und ich finde es krass, wie sehr mir klar geworden ist, dass ein Film in seinem Endkampf vor allem davon abhängt, was er vorher gemacht hat. Ja. Dieser Spannungsaufbau verkauft uns am Ende diesen Kampf, der total unspektakulär ist eigentlich. Und er ist besser, der Kampf, durch dem, was vorher passiert ist, als bei manch anderem Star-Wars-Film. Ich find's krass. Ja, auf jeden Fall. Es ist ein total banaler Kampf. Ja. Es ist keine große Dramatik dahinter, sondern es ist halt einer, der gegen drei kämpft. Ja. Es ist jetzt auch keine große Schlacht oder sowas. Es ist einer gegen drei. Und es ist ein Kampf aus dem Hinterhalt von allen Parteien, auch von Will. Mhm. Und es fallen Schüsse und Menschen sterben. Und am Schluss gibt es diesen einen großen kathartischen emotionalen Moment, wenn er es schafft, den Obergangster, den Oberboss, den Endboss zu besiegen, der seine Frau in der Hand hält. Und aber auch es ist fast schon eine Trivialisierung von diesem heroischen Kampf. Ja, total. Und das ist, glaube ich, nicht das, was man erwartet hat damals, wenn man in den Western gegangen ist. Nee. Und wenn wir schon bei Kamera sind, nicht nur die seltsamen Kämpfe, die hier nicht, also ich habe wirklich erwartet, irgendwann stehen die voreinander, zucken und wer zieht als erstes und sowas. Das kennt man von dem Western, aber nein, sowas gibt es einfach hier nicht in der Form. Finde ich total krass. Der Kameramann entscheidet sich, nicht in Farbe zu drehen. Obwohl es das damals total gegeben hätte und man total auf diese Western, auf diese krassen Berge im Hintergrund, was Western halt so mit sich bringt, ne? Diese krasse Landschaft, die da einfach eine Rolle spielt. Die spielt hier keine Rolle. Ja. Ich finde es total krass, darauf zu verzichten. Das ist eigentlich die ganze Zeit in diesem Dorf, ne? Ja, total klaustrophobisch da drin. Floyd Crosby ist der Kameramann. Ja. Er hat vor allem, also es gibt diese Wechsel, wir haben zum einen diese Nahaufnahmen von Gesichtern, von Gesichtern, die sehr viel Geschichte mit sich tragen. Wir sehen, das sind Menschen, die was erlebt haben, die sich Gedanken machen. Ja. Und dann, was ich auch unglaublich stark finde, diese Bilder von Einsamkeit. Mhm. Wir haben nämlich Will, der allein durch diese Straßen geht. Mhm. Und nichts, niemand. Es ist komplett tot. Es ist wie eine Geisterstadt. Er scheint der letzte Mensch auf der Welt zu sein. So krass, weil es gibt diesen einen Zoom. Und das gibt es ja in Western öfter. Und ich muss öfter kritisieren. Diesen Zoom finde ich meistens nicht geil. Aber in diesem Fall hat er ihn wirklich sehr gut eingesetzt. Diesen typischen Western-Zoom. Nicht auf etwas drauf in dem Fall, sondern raus. Ja. Wir sehen ihn in einer relativ nahen Aufnahme, wie er da langläuft. Und wir sehen von der Stadt nicht viel. Aber dann geht das Bild immer weiter auf. Und wir sehen, wie verdammt leer diese Stadt plötzlich ist. Weil er rumläuft und nach Hilfe sucht. Und alle haben sich verkrochen. Und er ist alleine. Es ist komplette Einsamkeit. Ja. Es ist wie in einer Geisterstadt. Ja. Und das ist dieses apokalyptische Thema des Films. Hm. Das wird da halt auch nochmal stärker. Ne? Wir haben um 12 Uhr kommt das Ende der Welt. Mhm. Alle haben sich verkrochen. Du bist der Einzige, der hier noch steht. Ja. Und du kannst dann halt auch irgendwann nur noch weinen zusammenbrechen. Und dass er das tut, rechne ich dem Film echt hoch an. Wir müssen es noch einmal kurz feiern, weil du hast es am Anfang schon gesagt, es ist so krass. Also wir haben hier eigentlich den stoischen Cowboy, sollten wir hier haben. Ja. Dann sitzt der im Büro und heult und bricht in Tränen aus. Und zwar richtig. Es ist super. Und es ist so devastating und du bist so nah dran an ihm dadurch. Das hat damals kaum ein Film so in der Form gemacht. Ja, das ist einfach krass. Ja. Und dann macht der Film ab und zu mal seine Stimmung ein bisschen kaputt, indem er noch einmal Do Not Forsake Me, Oh My Darling einspielt. Ich die ganze Zeit denke, wer singt denn da im Hintergrund diesen Song die ganze Zeit? Der übt wahrscheinlich. Der übt diesen Song, er kann ihn irgendwie nicht loslassen. Irgendwo in einem Saloon oder sowas spielt einer immer wieder diesen Song. Er kommt so oft. Die Score dieses Films ist das eine Lied. Dieses eine fucking Lied. Und ich muss sagen, der Regisseur hat es ja auch selber gemerkt. Der hat eigentlich ursprünglich doppelt so oft diesen Song im Film gehabt. Das ist so absurd. Es ist absurd. Und er hat dann selber gesagt, ich war sehr verliebt in diesen Song und es ist vielleicht ein bisschen viel gewesen und dann habe ich schon gekürzt. Und dann gucke ich mir diesen Film an und denke mir, wann hast du gekürzt? Was? Du hast doppelt so viel? Fuck, Alter. Ich verstehe es nicht. Ich kann mir diesen Song vielleicht zweimal vorstellen oder vielleicht dreimal, meinetwegen. Aber nicht fucking jede zweite Szene oder sowas. Und dann macht er die Stimmung teilweise. Do not forsake me, my darling. Und dann ist das ein Song, dessen Songtext den ganzen Film widerspiegelt eigentlich. Das ist so geil. Das ist der größte Filmspoiler. Und der Song läuft am Anfang. Ja. Das ist so. Er läuft einmal komplett durch, bevor die Handlung überhaupt anfängt. Oh, I do not know what fate awaits me. I only know I must be brave and I must face a man who hates me or lie a coward, a craven coward or lie a coward in my grave. Und gleichzeitig ist dieser Song dann halt doch deutlich mehr Heroismus, als in dem Film steckt, finde ich. Ja, total, absolut. Also der Song ist halt auch irgendwie schon so eine nicht aufmunternde Ballade, aber eine Ballade des Heldentums. Und ich finde, dieser Film ist eine Ballade des Scheiterns. Ich finde nicht, dass der eine Ballade des Heldentums ist. Er sagt die ganze Zeit, bitte verlass mich nicht, Frau. Okay, ich brauch dich. Das ist halt, er hat eine gewisse Lamoyage. Ja, aber wirklich. Er ist immer hin und her gerissen zwischen, soll ich es machen, soll ich es nicht. Und wirklich jeder, alles, was in diesem Film zusammenzufassen ist an Handlung, kommt in diesem Song vor. Ich habe es nochmal vor mir. Es sind wirklich sind drei Strophen oder sowas, wo genau erklärt wird, was passiert in diesem Film. Ja. Dann und zumindest noch einmal Credits zu nennen, wo sie verdient sind. Ja. Sie wurden oft genug gespielt. Also Dimitri Tiomkin ist der Komponist und die Lyrics sind von Ned Washington. Der hat den Film einfach oft genug geguckt und wusste genau, okay, das ist das, das passiert, das packe ich jetzt in irgendwie Lyrics rein. Ja, hat er. Und Tex Ritter ist der uns den Song singt. Der singt. Und ich glaube, sie haben sogar irgendwie Preise dafür bekommen. Sie waren für einen Oscar nominiert. Ja, siehst du. Es war auch eine Zeit, in der das noch nicht so üblich war. Ne? Es ist auch tatsächlich ungewöhnlich, dass ein Song mit Gesang so prominent den Score bildet. Ja. Vielleicht hätten sie noch einen zweiten oder dritten Song nehmen sollen. Vielleicht. Oder ein bisschen Orchester oder irgendwas. Aber ich finde tatsächlich, dass die Stärke in dem Film dann, wenn der Song nicht da ist. Wann? Ja, ich weiß auch gerade nicht genau. Dass es dann starke Szenen gibt, wo einfach kein Score drunter liegt und man einfach pur darauf zurückgeworfen ist, das zu sehen, was da passiert, ohne irgendeine zusätzliche Emotionalisierung, die dieser Film gar nicht nötig hat, was ich sehr gut finde. Es gibt diesen einen Moment der unfreiwilligen Komik, aber ich glaube, es liegt auch daran, dass man das schon so oft gesehen hat, dann danach. Was denn? Wenn es 12 Uhr wird und dann noch einmal in alle Gesichter geschaut, mit der Kamera geklatscht wird. Ne? Wir sehen noch einmal alle nervösen Blicke. Natürlich hat jeder in diesem Moment die Uhr im Kopf und weiß, jetzt kommt der Obergangster. Ja. Er ist ein bisschen cheesy. Finde ich vollkommen in Ordnung. Mir hat es geholfen tatsächlich. Ah. Wirklich, ich habe am Ende so diese Schienen nochmal, die Uhr nochmal, den Sessel nochmal, wo er geschworen hat. Das finde ich auch ein bisschen cheesy. Den finde ich tatsächlich auch ein bisschen cheesy. Aber die Gesichter, dass ich bei jedem nochmal denken kann, der hatte diesen Grund und das haben die vorgeschoben. Und die wollten auch nicht, weil Arschlöcher. Aha, das fand ich nicht schlecht. Vielleicht bin ich das richtige Publikum dafür, aus irgendwelchen komischen Gründen. Vielleicht muss ich mir echt öfter, ich habe wirklich gedacht, ich muss mir öfter Western anschauen. Einfach aus diesem, ich weiß nicht, der hat sowas Noiriges. Ja, aber du weißt, dass du für jeden 12 Uhr mittags 10 kitschige John Wayne Western kriegst. Ja. Und davor ist es noch schlimmer, ne? Also, wenn wir über diese Zeit reden, das war ja die Zeit, in der Western dann endlich ein bisschen erwachsener wurden, ein bisschen mehr Psychologie, ein bisschen mehr Dialog. Hm. In den 30ern und 40ern, und ich habe keinen Western aus dieser Zeit gesehen, oder eher in den 20ern und 30ern, war Western einfach nur purer Kitsch. Ja. Und immer mit dem heroischen, in weiß gekleideten Cowboy, auch ganz wichtig, in weiß gekleidet. Mhm. Und hier hat er ja den schwarzen Hut auf. Ja, ungewöhnlich. Das ist ja auch sehr ungewöhnlich. Und der Bösewicht hat den weißen auf. Ja. Yeah. Und dann wurde in den 50ern wurden die Western besser mit den Filmen von John Wayne, wo sie plötzlich großes Budget in die Hand genommen haben. Ja. Wir machen jetzt große Filme, aber das sind die ganzen Filme, die wir heute als Kitsch bezeichnen, die ja. so episch und es fließt kein Blut, na, okay. diesem auch nicht. Hm. Es wird, Leute werden erschossen und es ist sehr unblutig und unschmerzhaft, weil du wirst getroffen und au, peng, du bist tot. Ja, du fällst halt um. Während damals mit den alten Revolvern ist ja dein Bauch aufgeplatzt und du hast versucht, deine Organe wieder reinzustecken. Oh Gott. Das ist die Realität. Oh Scheiße. Das haben spätere Western deutlich besser hingekriegt. Das, also die richtigen Anti-Western aus den 80er, 90ern, 2000ern haben dann ja, gut, okay. deutlich mehr gezeigt, das ist halt was anderes. Was für Auswirkungen Gewalt ja. hat. Aber wo wir gerade dabei sind, ich finde es gerade ganz spannend, wenn man noch ein bisschen weiter zurückgeht in die Anfänge des Films. Es gab original Leute aus der Zeit, die Filme machen konnten. Ja. Die waren noch, das ist einfach geschichtlich so nah aneinander, ja. dass es Leute gab aus der alten Wildwest, Cowboy und Sheriff und Marshall. Es gab Leute, man muss sagen, die Gewinner der ganzen Sache, die sich dann heroisiert haben in diesen Filmen, die aus Erfahrung diese Filme gemacht haben. Und das Geile ist, das war alles vorhanden. Du musstest die Kostüme nicht neu schneidern, du musstest diese Dörfer gar nicht erst groß aufbauen wie heute, sondern die waren noch da. Es gab das alles noch. Und das heißt, Western waren zusätzlich auch noch das Billigste, was du drehen konntest. Ja. Total krass. Deswegen galten Western ja so lange als Pulp. Ja. Als billige Unterhaltung für Kinder und ja. für Jugendliche eher. Die Mythologisierung des Westerns ja. hat angefangen in der Zeit des Westerns. Krass, ne? Und die ersten Leute, die daraus eine Show gemacht haben, waren Wild-West-Typen. Das war Ende des 19. Jahrhunderts. Buffalo ja. Bills Wild West. Das waren einfach ja. alte Cowboys. Wahnsinn. Das sind so Stellen, wie wir bei Kleopatra festgestellt haben, dass die Pyramiden für Kleopatra das älteste. Und Kleopatra ist näher an unserer Zeit als an dem Bau der Pyramiden. Ja, genau. So, das war wirklich, die waren vandaliert, die hatten daran gesprüht, die Leute, ja. weil sie damit nichts anfangen konnten mit diesen seltsamen Pyramiden, die da stehen. Und genauso ist das hier, wo man so Zeiten zusammenbringt, die man im Kopf nicht zusammengebracht hat. Ja, ich finde es total spannend. Meine liebste Western-Ästhetik ist die, ja. wo sie irgendwie dann nochmal Urbanität reinbringen, wo sie zeigen, wo dann Cowboy aus dem Wild Westen, der ja tatsächlich nicht sehr urban war, ja. weil es war einfach alles leer. Ja, ja, ja. Keiner, warum auch immer, Richtung Osten fährt oder Richtung Osten reitet. Und dann trifft er auf Autos und auf Hochhäuser. Die wurden nämlich damals gebaut. Als Krass. Der Wilde Westen im vollen Gang waren, sind Autos in New York gefahren, da wurden Hochhäuser hochgebaut. Oh mein Gott. Und das vergisst man so leicht, Total. Wenn man diese unberührte Landschaft sieht und diese paar Häuschen. Mhm. Dass da Zeiten, dass da die Moderne voll reingeprescht ist. Ja. Und dazu gehört eben auch der Film. Ja, voll. Also der Film als Medium, ne? Als die Handlung dieses Films ist, gab es ja. schon Film als Medium. Krass, ne? Meine Güte. Also ich finde es total großartig, sich damit zu beschäftigen. Ich kann auch mal empfehlen, habe ich, glaube ich, schon mal empfohlen, als wir über irgendeinen anderen Western gesprochen haben. Hört euch einen Podcast an, die Geschichte des Westernfilms. Ah. Es gibt so einen Zweiteiler von einem deutschen Podcast, der sich eigentlich eher tatsächlich mit Wildwest-Mythen und Wildwest-Geschichten auseinandersetzt. Ja. Und jetzt suche ich es nochmal kurz raus, damit ich es einmal richtig nennen kann. Okay. Weil die haben es wirklich verdient, genannt zu werden. Western Unchained heißt der Podcast und der beschäftigt sich vor allem, ist ein deutscher Podcast, deutschsprachiger Podcast, der beschäftigt sich vor allem mit tatsächlichen Wildwest-Geschichten. Die beiden, die das machen, haben aber auch zwei Episoden aufgenommen, wo sie sich mit der Geschichte des Western-Films beschäftigen. Ja. Und es mindblowing. Es ist ein großartiger Podcast, zwei großartige Episoden. Geil. Und es ist total spannend auch zu sehen, wie wir von der Anfangszeit des Westerns, der Western war sehr früh eines der ersten Filmgenres. Ja. Genau, der große Bahnraub ist ja so das Bekannte. Ja, genau, der Eisenbahnraub, Hier hingekommen sind, das sind nämlich auch 50 Jahre ja. von den Anfängen des Westernfilms zu der Zeit, in der wir jetzt sind, 1952, wo Western das populärste Filmgenre überhaupt ist. Mhm. Es wurden die meisten Filme, die damals mehr als 50% der Filme, die produziert wurden in Amerika, waren Westernfilme. Krass, ne? Und ich kenne fast nichts davon aus der Stummfilmzeit, wo ich doch so ein großer Fan davon bin. Aber ja. Western sind immer an mir vorbeigegangen. Und ich glaube, ich muss das einfach schließen. So cheesy die vielleicht sein mögen oder so ätzend manchmal das Weltbild ist von denen. Aber ich glaube, ich muss da echt ein bisschen reingucken. Das interessiert mich doch sehr. Das Coole ist, also ich glaube, was halt wirklich geht, man kann Western ähnlich wie Filmnoirs oder wie Horrorfilme aus der Zeit, man kann die auch immer ein bisschen ironisch gucken. Das ja, heißt, wenn man einen schlechten Film vor sich hat, gibt es immer noch diese Ironie, diese Metaebene, ja. es einem erträglich macht. Ja. Und dann ist es aber umso geiler, wenn man mal eine Perle entdeckt. Mhm. Wie diesen hier. Ja. Krass. Das ist so ein bisschen der Western für Leute, die Western nicht mögen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ich mag ihn deswegen, ich bin ein Western-Fan. Ja. Wollen wir mal in unsere Top-Liste springen? Sollen wir in unsere Top-Liste springen? Okay. Unsere Top 3. Und los geht's. Was haben wir denn am Top 3? Top 3, the clock is ticking. Das ist so naheliegend. Echtzeit, ich glaube, wir haben schon mal über Echtzeitfilme geredet, als wir Victoria hatten bestimmt. Ach so. Deswegen habe ich nicht Echtzeitfilme genommen, aber Clock is Ticking ist natürlich, Echtzeitfilme bieten sich dann auch irgendwie an. Absolut. Filme, in denen Zeit eine Rolle spielt. Im besten Fall, in denen Uhren gezeigt werden, aber vielleicht auch einfach, in denen Zeitdruck da ist. So dolle. Weil es gibt ja den großen Trope des Ticking Time Bomb. Oh ja, genau, ja. Super. Also das mal wirklich die Handlung vor allem dadurch spannend macht und vorantreibt, manchmal ein bisschen lazy, einfach zu sagen, okay, bis dahin muss es fertig sein. Ja. Die Uhr geht los und jetzt hast du genau 5 Stunden, um dieses Rätsel zu lösen oder sowas. Und es ist immer bei einer Sekunde vorbei. Muss genau. Immer ganz knapp sein. Immer ganz, ganz knapp. Ach, lass uns mal einen Film machen, wo man noch komfortabel 3 Stunden Zeit hat am Ende und dann sagt, was wollen wir denn jetzt? Lass uns einen langweiligen Film machen. Topf, tolle Idee. Also was ist dein Platz 3? Mein Platz 3 ist every fucking Doctor Who Episode. Scheiße, ja, bestimmt. Es gibt ganz tolle Beispiele dafür bei Doctor Who. Manchmal ist es ein bisschen reingepfropft und man denkt sich, ja, okay, das ist jetzt das Mittel, um diese Episode spannend zu gestalten, aber es gibt auch wirklich gute Varianten davon. Es gibt die erste Episode von meinem Lieblingsdoktor, fängt schon so an. Also es gibt einfach auf der Erde einen Alien, das sich als Mensch tarnt oder mal als Hund tarnt und dann kommen Aliens von außen, weil das eigentlich ein Gefangener ist, der ausgebrochen ist. Mhm. Und die Aliens von außen drohen, die Welt zu zerstören, wenn der sich nicht selber ergibt. Und dann läuft der Countdown. Natürlich. So, und jetzt müssen wir schnell genug diesen Gefangenen finden und ihn den Aliens übergeben, damit die Aliens nicht die Erde zerstören. Und wann endet der Countdown? Bei 1? Natürlich ist es sehr knapp. Was glaubst du denn? Ja. Ich hab, du bist dran. Mein Platz 3, auch eine Serie. Ja. 24 aus dem Jahr 2001. Eine Serie, die gerade so in der Start des großen Serienbooms mit Sopranos reingefallen ist. Ein bisschen zu früh vielleicht dafür, um davon richtig zu profitieren. Hm. Mit Kiefer Sutherland als FBI-Agent, der ein bevorstehendes Attentat aufklären muss. Und auf den Präsidenten und der 24 Stunden Zeit hat. Hm. Eine Staffel dauert 24 Stunden. Wir sehen 24 Stunden unseren Protagonisten und andere Protagonisten. Geil. Und es gibt ganz oft diese Splitscreens, wo dann gezeigt wird, dass er sich ausruht zum Beispiel. Er schläft auch mal 5 Minuten, dann liegt er da. Und dann haben wir einen Splitscreen auf ihn, wie er schläft. Und dann wird halt irgendwo anders die Handlung weiter erzählt. Geil. Und dann wird irgendwann wieder zu ihm und dann schaltet dann wieder wach. Aber es ist einfach mal ein Mann, der 24 Stunden wach ist. Ja. Und es ist... Also, super Serie. Es gab mehrere Staffeln. Okay. 8 Staffeln gab es davon. Shit. Wow, ich habe 2 Staffeln gesehen und es ist schon länger her. Also es spielt dann 8 Tagen? Nein. Eine Staffel ist abgeschlossen. Okay. Auf jeden Fall sehenswert und vielleicht auch für so einen Rewatch sehenswert mit Kiefer Sutherland. Okay. Ich dachte immer, es wäre ein Film gewesen. Ich wusste gar nicht, dass es eine Serie ist. Ah, ignorant. Okay, ich hätte auf meinem Platz 2 das wunderbare Szenario von Dark Star am Ende. Wenn sie dann ins Philosophische abrücken und es dann irgendwie, weil entweder sie explodiert oder er explodiert nicht und man muss sie entweder überreden, nicht zu explodieren oder... Ja, die verrückte Zeitbombe, die philosophiert über Sein und das Nichts. Ja. Großartig. Es ist wirklich ein toller Film. Ich habe nicht damit gerechnet, muss ich sagen, damals, als du mir den gegeben hast. Aus unserer Anfangszeit, ne? Einer der frühen, muss man sehen, Filme. Ja, aber war sehr schön. Hört euch die Episode an. Macht sehr viel Spaß. Und schaut euch den Film an. Ja. Mein Platz 2, Donnie Darko, ein Hase unserem Protagonisten sagt, dass in 3 Tagen die Welt untergeht. Ah. Und von da an tickt die Uhr und wir wissen nicht genau, was passieren wird. Also es ist eine Uhr, die sehr lange tickt, das ist sehr lange, der abgerissen wird. Ja. Und glaubt man einem Hasen? Ich weiß nicht. Ja, er glaubt dem Hasen und es deutet sich auch alles anders, dass irgendwas Schlimmes passieren wird. Und es ist, der Zeitdruck ist subtiler in dem Film, aber er ist permanent vor allem fürs Publikum spürbar. Ja. Da fällt mir den habe ich nicht aufgeschrieben, aber da passt natürlich auch volle Kanne rein, wo dann der Planet rein in die Erde reinkracht. Melancholia? Melancholia, genau. Aber gut, Honorable Mention. Tada! Ich habe auf Platz 1 Back to the Future. Ja, genau um 10.04 Uhr kommt der Blitz. Warum muss es bei uns immer so knapp sein? Sagt Marty, glaube ich, im dritten Teil irgendwann mal. Wie schön. Und wenn du dann nicht genau um die Zeit dort bist, hast du Pech gehabt. Ja, großartig. So. Wirklich eine tolle Zeitdruckszene. Absolut. Ganz großartig. Fantastisch. Mein Platz 1, und den müssen wir irgendwann mal besprechen, Lola rennt. Ja, stimmt, der ist auch, habe ich auch aufgeschrieben, aber nicht platziert. Lola hat 20 Minuten Zeit, das Geld für ihren Freund zu finden, sonst wird der von Gangstern erschossen und sie rennt los quer durch Berlin. Ja. Und das Ganze dann dreimal. Ja, ja. Großartiger Film, wirklich guter Film, also sehr 90s und ich glaube auch so sehr viel 90s Cheese und 90s Techno, der vielleicht nicht mehr ganz so, vielleicht ein bisschen veraltet wirkt, wenn man es heute guckt, aber Tom Tykwer. Tom Tykwer. Und der hat ihn doch irgendwie dann überhaupt in Stardom hineingekatapultiert, absolut, oder? Absolut. Der hat Film war auch ein Hit im Ausland, der war auch in Amerika ein Hit. Ja, der taucht auch auf ganz, ganz vielen Listen, amerikanischen Listen auf. Run, Roller, Lola Run heißt der da. Und genau, Tom Tykwer hat es geschafft, mit experimentellen Filmen ein großes Publikum anzuziehen. Das muss einem auch erstmal gelingen. Absolut, ja. Sehr, sehr gut gemacht. Ja, schön. Coole Listen. Schön. Cool. Dann gehen wir wieder zurück in unseren Film, wo die Bombe nicht explodiert, wo der Zug kommt, eventuell. Wo der Zug ankommt. Das war unsere Top 3. Es ist so banal. Es ist nur ein Zug. Es sind nur drei Gangster. Auch die ganze. Ich meine, es geht darum, dass drei Gangster einen Sheriff, der keinen Bock mehr hat, umbringen wollen. Ja. Und trotzdem sind wir voll gefesselt. Es ist wirklich, wirklich toll gemacht, weil es einfach mehr psychologisch ist und viel mehr um die menschliche Tragödie drumherum gespinnen wird, als jetzt ganz normaler Western, der irgendwie einfach zwei Leute gegenüberstellt, die wer zieht als erstes. Das ist mein Trope in meinem Kopf für Western. Deswegen will ich mir Western anschauen, um zu gucken, ob das wirklich einfach nur darum sich dreht. Es wird ja wirklich nur gequatscht in dem Film. Es gibt diese eine Schlagszene, wo sie sich prügeln. Ja, genau. Und dann diesen Shootout, der auch nicht sonderlich lange dauert. Und sonst ist es einfach Menschen, die sich miteinander unterhalten, Menschen, die besorgt schauen. Ja. Und vor allem Gary Cooper, der durch diese Stadt geht und irgendwie mehr und mehr und mehr und mehr verzweifelt. Nur um das mal zu sagen, Gary Cooper, toller Schauspieler, der hat in den Stummfilmzeiten angefangen. Ne? Der ist ja schon ein bisschen älter auch in diesem Film. Und hat sich in den Stummfilmzeiten, wie man so sagt, dass die Stummfilmzeiten total überacted sind und dass man wahnsinnig expressiv spielt und so. Und er war einer derjenigen, die festgestellt haben, dass er reichlich lächerlich aussieht, wenn er das tut. Und hat sich selbst sozusagen durch Anschauen seiner eigenen Filme beigebracht, möglichst wenig zu spielen. Finde ich eine super süße Geschichte, weil das ist das, was so ne, Selbstkorrektur. Angucken, okay, nicht so geil. Und das ist, steht für mich total für diese Zeit, weil das hat die Filmwelt genau in der Zeit genau so gemacht. Er als Person, aber auch die Filmwelt hat versucht rauszufinden, wie machen wir das denn auf diesem Medium? Wie expressiv oder nicht expressiv sind wir? Dürfen wir das sein? Dürfen wir es nicht sein? Deswegen gibt es immer mal wieder, jetzt, wir hatten auch über das Thema Buster Keaton mal gesprochen, es gibt immer wieder Leute aus der Stummfilmzeit, die eben nicht so expressiv gespielt haben. Einfach aus dem Grund, dass alle erstmal versucht haben, probiert haben. Was müssen wir denn für Filme machen? Wie muss das Schauspiel aussehen? Und wir haben uns irgendwann so eingefuchst und auch heute gibt es Leute, die expressiver sind, aber so expressiv in den 20ern sind wir nie wieder geworden, glaube ich. Das würden wir auch nicht annehmen als Zuschauer. Nein, das wäre schwierig. Es gibt, glaube ich, Filme, in denen man das machen kann. Bei bestimmten Regisseuren ist das möglich, aber so bei Terry Gilliam kann man das machen. Zum Beispiel. Aber ich finde Gary Cooper eben als Figur, als Schauspieler wahnsinnig interessant. Der hat auch in dem Film kein Make-up getragen, also kaum, haben sie ihm weggenommen, weil damit er auch so fertig aussehen so kann. Aussieht 50 war er zu dem Zeitpunkt, ne? Genau, während Grace Kelly 21 war. Stimmt, wir haben noch gar nicht gesagt, aber sie ist so bezaubernd. Sie ist toll, Mann, Grace Kelly. Und sie wurde ein bisschen als Wooden dargestellt, also man war sich nicht so einig, ob sie jetzt eine wirklich gute Schauspielleistung abgeliefert hat. Man sagte so, sie sei sehr hölzern, aber ich weiß nicht, kann ihn nicht so bestätigen. Ich finde, es passt gut zu dieser Quäkerin, total, die Gewalt ablehnt und irgendwie versucht, damit klarzukommen, was ihr Mann gerade macht. Ja. Gary Cooper wurde mit dem Oscar ausgezeichnet für 12 Uhr mittags. Super, sehr gut. Und Gary Cooper war furchtbar krank beim Film, ne? Beim Dreh. Er hatte Rückenschmerzen und diese Szene, die sie gedreht haben mit dem Kampf, mit dem anderen Typen. Man sieht es ihm auch an. Ja, ne? Und ich auch. Es tut dem Film gut, es tut der Rolle gut, dass er so leidend aussieht. Ja. 10 Jahre später ist er gestorben. 10 Jahre später ist er gestorben und er war aber auch tatsächlich, also er war es gewohnt, körperlich was zu machen für die Filme, weil er hat auch als Stuntman gearbeitet. Ah, und er hat viel diese Abenteuer in Westernfilme getreten, war dann eher jemand, der seine Action auch wirklich selbst gemacht hat, weil er diese Stuntman-Erfahrung hatte aus der guten alten Hollywood-Zeit. Und was ich Gary Cooper auch zugute halten will, ist, dass er sich immer für Foreman ausgesprochen hat. Mhm. Also er hat immer ihn verteidigt und hat gesagt, ja, was macht ihr hier? Natürlich, der hat auch gedroht, aufzuhören zu drehen, wenn sie ihn da aus den Credits rausnehmen. Also er hat wirklich sich auch dafür eingesetzt. Mhm. Das fand ich schon gut. Ja, aber Gary Cooper war ein alter, konservativer Absolut. Knochen. Ansonsten war er wirklich auch jemand, mit dem ich mich wahrscheinlich heute nicht anfreunden wollen würde. Der war übrigens auch vor diesem Komitee, ne? Der hat auch vor diesem Komitee ausgesagt, aber als Zeuge. Also nicht als Beschuldigter, sondern tatsächlich als jemand, der was zum Kommunismus in den USA sagen kann. Und der hat dann auch gemeint, ja, ich habe da einiges gehört, was sich kommunistisch anhört. Mhm. Und das ist einiges unpatriotisch, was da geredet wird, gerade so in diesen Künstlerkreisen. Mhm. Und dann haben sie gesagt, kannst du uns Namen nennen? Und dann hat er gesagt, nö. Okay. Das kann man besser auch als John Wayne. John Wayne hat nämlich einen Haufen Namen genannt. Genau. Der war ja kaum zu bremsen. Der wollte ja richtig durchschlagen. Und dann hat er später sich rausgeredet und hat gesagt, wie jetzt Berufsverbot? Ich habe niemanden, ich hab nur Namen genannt. Ich habe ja selber keine Blacklist geführt. Das waren andere. Ja. Und man sich dann denkt, Alter, Foreman hat zu Gary Cooper nochmal am Schluss gesagt, also später gesagt, in dieser Scheißzeit, in der sich alle von mir abgewandt haben, war Gary Cooper einer der wenigen, der zu mir gehalten hat. Ja. Der war nämlich der zu Kramer gesagt hat, auch, ey, wenn du jetzt, du kannst den Namen von Foreman nicht komplett aus diesem Film rausnehmen. Wenn du das machst, dann höre ich auf zu arbeiten. Dann bin ich weg. Ja. Das ist super. Ja, standhaft. So wie seine Figur. Ja, so wie seine Figur, genau. Und hatten Gary Cooper und Grace Kelly jetzt eine Affäre oder nicht? Oh, Gossip. Scheiß drauf. Ja, komm, dafür sind wir auch da. Los, los, los. Also, ich 30 Jahre. 30 Jahre Unterschied. Ja, 30 Jahre Unterschied. Dieses Schönheitsideal der 40er und 50er großen Schauspielerin ist überhaupt nicht mein Schönheitsideal. Mm, yeah. Aber Grace Kelly ist eine der wunderschönsten Frauen aller Zeiten. Ja, aber das beantwortet die Frage nicht. Nein, das hat auch nichts mit der Frage zu tun. Ich will die Frage nicht beantworten, ich will einfach von Grace Kelly schwärmen. Ja, Grace Kelly war toll. Das ist nicht der erste Film von Grace Kelly, das ist der zweite Film. Man vergisst oft ihren Debütfilm 14 Hours 1951, ein Jahr vorher. Das ist ein weniger bekanntes Drama, da hat sie eine kleine Rolle gespielt. Kommen wir mal zum Fazit von dieser Folge. Ich glaube, wir haben schon sehr viel vorweggenommen. Ich habe das Gefühl, dir hat der Film gefallen. Mir hat der Film gefallen, tatsächlich. Yeah! Und ich bin besonders zufrieden, wenn es ein Film ist, von dem ich nicht viel erwartet habe. Weil ich kriege einen Western von dir vor den Latz geknallt und ich denke mir, ja, okay, wann können wir endlich zu meinem Film kommen? Und dann gucke ich mir den Film an und denke, wow, okay, geil, sehr, sehr gut. Und auch Themen, die ich nicht erwartet habe aus der Zeit und so, es ist schon wirklich, wirklich schön. Ich habe mich sehr gefreut darüber. Ich habe diesen Film schon immer geliebt, auch wegen seiner, weil Gary Cooper so wirklich fertig ist in diesem Film. Ja, ich mag dieses Erzählen des Scheiterns. Mhm. Ich fand es jetzt krass nochmal, weil so tief wie für diese Episode habe ich mich vorher nie mit dem Film auseinandergesetzt. Ja. Ich fand es krass, wie viel man da noch reinlesen kann, was so also in die Richtung Revisionist-Western geht, Anti-Western, wo nicht einfach nur ein Film ist, der besonders ist, sondern der auch wirklich mit Tropes bricht und krasse Sachen mit seinem vermeintlichen Helden macht. Mhm. Und das dann, wie du schon gesagt hast, ist das i-Tüpfelchen natürlich, dass dann auch noch der Drehbuchautor Opfer von dieser McCarthy-Ära war und man wunderbar dieses extrem kritische gegenüber Amerika da reinlesen kann. Ja, das ist super. Fantastischer Film, einer meiner absoluten Lieblingswestern, als Nicht-Western-Fan sage ich das. Ja, ja. Aber ich glaube, wenn ihr GenreliebhaberInnen seid, dann habt ihr den Film sowieso gesehen, weil der steht ja auf jeder Liste der essentiellen Western drauf. Wobei man sagen muss, dass es durchaus von Genre-Fans ja reservierte Begegnungen damit gibt. Ja, zu viel Gequatsche, zu wenig Western-Tropes. Ja, genau. Na gut. Wenn ihr wissen wollt, was Johannes mir nächste Woche aufgibt und euch auch, weil wie immer gilt, guckt euch den Film an, bevor ihr uns hört, dann bleibt noch kurz dran, das gibt's nämlich nach dem Jingle. Ja. Ansonsten vielen Dank, Johannes, dass du den Film gesehen hast. Vielen Dank, Plo, für den Vorschlag. Ich fand's ganz, ganz toll. Wirklich. Fantastisch. Ach, das freut super. Mich. Ich bin immer glücklich, wenn die Filme von mir gefallen. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Ja, bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche und hört euch nochmal den Jingle an, dann sagen wir euch, was es nächste Woche gibt. Bis dahin. Ciao. Ciao. Oh, ich habe da noch was für dich. Was hast du für mich? Wir werden das nächste Mal, weil ich so ein bisschen von dem Western angefixt bin, etwas bekommen, wo ich auch so ein bisschen den Western drin sehe, aber vielleicht die bessere Version von Western, das werden wir das nächste Mal besprechen. Oh, ja. Nur von der Erinnerung, vom Gefühl her, fand ich Fargo damals sehr westernartig. Ja. Aber sehr verschneit und sehr, sehr düster einfach von der Atmosphäre her und trotzdem sehr lustig. Lass uns über Fargo reden. Wann hast du das letzte Mal Fargo gesehen? Oh, das dürfte schon länger her sein. Auf jeden Fall sehr amerikanisch. Also das habe ich auch in Erinnerung, dass das ein sehr amerikanischer Film ist. Aber die Coens sind ja immer ganz gut drin, die dunklen Seiten Amerikas zu zeigen. Aus dem Jahr 1996. Schaut euch alle nochmal Fargo an von den Coen-Brüdern. Und wir hören uns nächste Woche. Cool, ich freue mich drauf. Bis dann. Bis dann.